heute mit Dominik. Ja, hallo, und mit Martin. Ja, hallo. Ich bin gerade abgelenkt gewesen, weil ich gesehen habe, dass hier ein Schlafsack rumliegt. Aber da war es eben direkt in meinem Gesichtsfeld nicht aufgefallen. Ja, aber darum geht es jetzt nicht, sondern es geht um die aktuelle Podcast-Folge. Beziehungsweise es geht jetzt erstmal um die nicht aktuelle Podcast-Folge, sondern um die vom letzten Mal. Ja, genau. Wir haben falsche Sachen gesagt. Wie immer. Ja. Es ist auch wichtig, dass man darauf hinweist, wenn man Unsinn erzählt, finde ich, weil dann kann man sich zumindest so sagen, ist es nicht so schlimm oder so. Keine Ahnung. Ja, man kann es zumindest nochmal korrigieren und so. Und wir machen das ja inzwischen eigentlich echt immer vorne dran, nicht so auf Seite 7 im Kleingedruckten. Ja. Was ja so ein Zeitungsvorwurf ist, so ein Alter. Ja, aber wenn ihr es euch nicht interessiert, könnt ihr irgendwie die Kapitelmarken nutzen. Das ist ja auch praktisch dahingehend. Skip, skip, skip. Ja, ich habe tatsächlich Wacom C++ letztes Mal gesagt. Tja. Was, also das sind so Sachen, da denkt man sich, Mann, wir sind senil und alt und dumm und ja. Ich habe mir auch so ein bisschen gedacht, ob du jetzt C++ mit dem Tablet programmiert hast damals, aber... Ja, ja. Jetzt hast du es natürlich schon immer gewusst. Zu dieser Thematik kommen wir dann später ja auch noch ausreichenderweise. Aber natürlich ist es Wacom. Und da nicht Wacom C++. Ja, es war ganz außerhalb meiner Reichweite. Wie gesagt, ich hatte den Norcroft. Norcroft? Norcroft C++. Was das hört sich an wie Ncom. Ja, aber war Norcroft wirklich, ja, so. I fight for the users. So, es gab halt einen armen C-Compiler, den man sich so kaufen konnte. Und oh, das war der. Verstehe. Ja, und dann habe ich irgendwie diverse Links und Titel vergessen letztes Mal beim Schneiden. Irgendwie alles verpeilt, besonders den Link zu Planet Money, den wir jetzt hier nachreichen, hoffentlich, wenn ich das nicht wieder vergesse. und den zu This American Life. Genau, wobei ich inzwischen festgestellt, ich habe auch nochmal versucht rauszufinden, welche Sendung das war. Es war Rumors All the Way Down, hast du gesagt, glaube ich. Mhm. So Turtles All the Way Down ist so ein lustiges Gegenargument, also so eine Erklärung, warum jetzt irgendwie Dinge auf Schildkrötenpanzer stehen und warum das trotzdem funktioniert, weil es geht bis ganz nach unten. Ja. Und ich hatte da eine This American Life Folge im Kopf, konnte mich aber nicht so genau erinnern, und es kann auch ein anderer Kontext sein. Ich meine, diese Redewendung kann man auch ergoogeln und die entsprechenden Quellen dann gucken, aber ich hatte auf alle Fälle ich habe einfach so einen O-Ton im Kopf von einer Frau, die das sagt, sehr empört und entrüstet und ganz klar, bis ganz nach unten Schildkröten, so ist es. Entrüstet ist ein guter Stichpunkt. Ich war selbst entrüstet, dass mir sowas passiert, weil ich eigentlich drauf aufpasse normalerweise und mich das selber ärgert, wenn ich irgendwo vergessen werde, weil es halt gerade cooler klingt, irgendwie jetzt Jungs zu sagen. Ja, ja. Die Jungs von ist jetzt eine Redewendung, auf die du hingewiesen werden willst. Ja, also gerade wenn ich es halt irgendwie so mache, ohne nachzudenken und um cool zu wirken und dabei halt vergesse, dass bei Planet Money halt nicht nur Jungs dabei sind. Ja, also das ist schon ein Problem. Tja. Ich hatte den Hinweis ja auch so, dass wir nie Frauen bei den Fanboys haben können, weil so als festes Teammitglied, weil es ja Fanboys heißt und nicht Fangirls. Naja, also da muss man halt dann über den Titel nachdenken. Naja. Da sind wir ja flexibel. Fan-Humans. Ja, oder halt Zweifachnennung ist ja auch okay. Ja. Da ist jetzt nicht das Riesen... Also das ist ja. Aber das generische Jungs ärgert dich, ist ja schön. Also wenn ich Jungs sage und da sind Mädels dabei, dann ist das irgendwie doof. Ja. Ja. Das sei hiermit auch noch vermerkt gewesen. Und dann kommen wir auch gleich zum Thema der Woche, das irgendwie dazu geführt hat, dass ich irgendwie in der letzten Woche nahezu nur irgendwie vor irgendwelchen Streams und sonstigen Geschichten festgenagelt war und irgendwie auch sonst zu Tech-Themen überhaupt gar nicht viel verfolgt habe. Ja. Es ist omnipräsent, man muss gar nicht viel dazu sagen, so Fukushima. Fukushima, ja, von der Tsunami-Tragödie über das alles, was hier so passiert. Mhm. Ging mir ganz ähnlich. Also man ist ja irgendwie eigentlich weit ab vom Schuss und nicht direkt selber betroffen. Aber trotzdem, weiß ich nicht, mich zieht es zumindest auch an, sich da zu informieren und versuchen da irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht genau, was es ist. Also wenn ich jetzt irgendwie sehr religiös wäre, würde ich wahrscheinlich auch viel in die Kirche gehen und irgendwie trauern, beten, sonst irgendwas. Und ich kanalisiere das im Moment eher so in Informationsbeschaffung, mehr verstehen, was da gerade so am Start ist, mal jenseits von der Tsunami-Katastrophe. Es ist ja irgendwie auch, also es wird ja immer einfacher, so an sowas, es klingt jetzt total seltsam, aber es wird immer einfacher, an sowas teilzuhaben auf irgendeine Art und Weise. Ja, also ich habe es halt bei mir gemerkt, ich bin Freitag war es, glaube ich, das Erdbeben, oder? Ja, Freitag war es. Und morgens halt aufgewacht und irgendwie eine halbe Stunde später auf Twitter gelesen, so Erdbeben. Und dann halt so gleich mal den Livestream angemacht und dann halt so mehr oder weniger mit zugesehen, wie diese Tsunami-Welle kam. Und das war halt früher irgendwie auch nicht denkbar, dass man so, dass so ein Ereignis, um das auf der anderen Seite der Welt passiert, halt so den Alltag so trifft bei einem und dass man davon dann auch fast gar nicht mehr loskommt. So. Also gerade da mit dieser Tragödie, die sich da in Zeitlupe mehr oder weniger ereignet in Sachen Atomkraft, man kann irgendwie nicht wegschauen. Man will eigentlich wegschauen, aber man kann nicht wegschauen. Und die Informationen, die man bekommt, sind irgendwie alle so unbefriedigend, dass man diesen Unterdruck verspürt, sich selbst was zu besorgen. Ja, das geht mir ganz ähnlich. Also eigentlich ärgert es mich ein bisschen, dass so dieser Unterdruck einen so da in diese langsame Informationszulieferung reinsaugt und man eigentlich schon ständig irgendwo einen Reload-Knopf drückt und nachguckt, was läuft jetzt gerade auf NHK World, um sich vielleicht so doch noch damit auseinanderzusetzen. Also eigentlich will man sich ein bisschen ablenken, weil es geht eh, man kann ja wenig tun, so ungefähr. Ja. Gleichzeitig geht's aber dann nicht. Und dann guckt man halt und schaut und stellt sich naive Fragen, wie funktioniert so ein Reaktor überhaupt und merkt, wie wenig man eigentlich dazu weiß. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir, Physik-LK und Co. Ist schon am Start gewesen. Auch also so, du hattest auch Physik-LK. Ja, ich hatte auch Physik-LK. Der Einzige, der hier Physik-LK machen wollte und nicht durfte. Eigentlich könnte man mehr wissen, aber die Fragen sind doch auch unglaublich naiv, also die sich bei mir da so geformt haben. Also okay, was passiert da eigentlich? Was steuert man da eigentlich? Und ja, von dem wurde ich so sehr überrascht, dass ich halt echt auch versucht habe, die Fragen zu stellen in einem Umfeld, wo ich nicht dafür ausgelacht werde, ist ja auch immer wichtig. Und einfach so ein bisschen mehr zu verstehen, was dann überhaupt am Start ist. Ja. Ja, aber es ist irgendwie, also man hat halt so diese Vorstellungen und dieses Halbwissen, dass man sich irgendwie so zusammengeklaut hat aus der Atommaus und was nicht allem. Und so, also bei mir war halt so dieses Bild von der Turnhalle und den Mausefallen immer präsent irgendwie. Ja. Ich weiß auch nicht, das hat damals auch so einen Eindruck auf mich gemacht als kleiner Steppke. Aber so, man genau, wie es genau funktioniert, weiß man ja nicht. Und was ist der Unterschied zwischen einem Siedewasser und einem Druckwasserreaktor ist, weiß man nicht. Und also ich wusste es nicht, sagen wir mal so. Mhm. Ja, also mag sein, dass das vielleicht ansonsten weit verbreiteter ist, aber ich hatte da jetzt irgendwie nicht gleich die Assoziation, okay, das ist jetzt so und so und da gibt es keine zwei Kühlkreisläufe und deswegen ist das so. Und was mich halt so frustriert an dieser Geschichte ist, dass ich merke, wie halt Medien eigentlich genug Zeit hätten, mir ausreichend detaillierte Hintergrundinformationen anzubieten, das aber nicht tun, sondern einfach in der Schleife immer die gleichen 10 Minuten Bildmaterial abspulen und irgendwie spekulieren und aber auch nichts zum Erkenntnisgewinn beitragen. Das merke ich an der Stelle eigentlich auch immer wieder. Das ist auch so ein für mich so ein Problem mit Nachrichtenkonsum, wo ich früher echt gerne mal auf Logo und Co. runtergeguckt habe, weil da ein bisschen mehr Kontext gegeben wurde. Mhm. Bei Kindern ist es ja irgendwie erlaubt, den Kontext nicht zu wissen. Bei Erwachsenen ist es irgendwie, die müssen damit zurechtkommen. Also da ist irgendwie so ein bisschen mehr Hintergrundinformation, um sowas aufzubereiten, um die Informationen, die da jetzt aktuell passiert, überhaupt verarbeiten können. Ich meine, das ist ja jetzt bei der Atomkatastrophe dort genau auch nicht viel anders wie jetzt irgendein politisches Gefüge, das nicht erklärt wird. Ja. Da weißt du, okay, jetzt passiert A. Mhm. Ja. Aber es ist relevant, dass du den Kontext kennst, um überhaupt was damit anfangen zu können. Und durch ständigen Nachrichtenkonsum hast du den Kontext meistens auch nicht. Also es ist so ein, eigentlich brauchst du so diese Hintergrundinformationen und die sind halt, so gerade bei so einem großen Ding, was ja auch Panik auslöst, weil es eben so nicht direkt greifbar ist, beziehungsweise halt Erinnerungen an die Zeit um Tschernobyl rum hochkommen lässt, die ja auch von wenig Information geprägt war und doch ziemlich starken Auswirkungen. Da wäre es halt einfach noch viel wichtiger. Und ich bin, an der Stelle halt froh um die wenigen Sendungen und Formate, die das dann wirklich tun, also wie jetzt Abenteuerforschung oder Quarks und Co., die wir da an der Stelle auch verlinken wollen, die es ja auch lohnenswert sind anzugucken. Ja. Aber eigentlich habe ich eher so den Eindruck, okay, diese Basisinformation sollte auch in den normalen Nachrichtenkanälen wirklich auf der Ebene verteilt werden. Ja. Also es ist halt irgendwie, ich hätte auch, also erstmal hätte ich natürlich gerne so eine Grundinformation, wie du auch sagst, so dass man da irgendwie versteht, was passiert. Umgekehrt hätte ich schon auch irgendwie gerne so eine Anlaufstelle für komplexere Zusammenhänge und warum jetzt, also wo halt wirklich so, also ich habe halt so das Gefühl, dass sowohl mir nicht gesagt wird, was da, wie das eigentlich so auf dem Grundniveau, dass mir nicht erklärt wird, was da schief läuft, und auch so die Details werden mir auch nicht erklärt. Ja, es ist irgendwie so eine Suppe dazwischen. Es ist irgendwie total frustrierend und man ist halt dann irgendwie so unterwegs und liest irgendwelche PDFs von 1970, wo dann irgendwie, also von eingescannten Dokumenten von 1970, wo da irgendwie dieser Reaktor erklärt wird, und man kommt sich so ein bisschen vor wie, keine Ahnung, als müsste man sich irgendwie alles selbst zusammenklauen. Ja. Gleichzeitig bin ich aber froh, dass man das selbst zusammenklauen kann. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich hätte jetzt dieses Internet nicht und wäre nur von dem normalen Medienkonsum jetzt abhängig, das würde mich schon auch in eine ganz andere Position versetzen. Ich meine, dadurch, dass man halt jetzt dann mal wieder, okay, hier kommt ein PDF mal und das ist mal die schematische Aufbau und so sieht ein Brennstab da mal wirklich aus, was ist da eigentlich drin, wie funktionieren die Kontrollstäbe, was ist da eigentlich überhaupt, wo ist da immer Flüssigkeit und wieso, also diese ganzen Geschichten, die man sich so rausholen kann, dafür bin ich schon auch sehr dankbar. Ich meine, es ist irre aufwendig. Also es ist wirklich so, das passiert hier halt nebenbei, weil man reingezogen ist. Also es ist echt auch vielleicht auch so ein bisschen Segen und Fluch vom Selbstständigsein, wenn man gerade nicht einen aktiven Superdruck hat, dann kann man das ein bisschen auch sich da reinsaugen lassen und kann sich nicht von jetzt Routine mal wieder in die Arbeit reinziehen lassen. Aber gleichzeitig hat man eben auch die Möglichkeit, da ein bisschen sich mehr zu informieren. Und ja, und da bin ich eigentlich schon auch ganz, ganz froh drum, weil die Art von Information ist halt, fühlt sich auch anders an als jetzt ein Bericht im Fernsehen. Also es ist, man weiß irgendwie eher, aus welcher Quelle es kam, was für Aussagen da getroffen werden. Also, oder auch wenn jetzt so diese eine komische Artikel ist, ist alles sicher und toll, der da irgendwie groß, also dieser einzige Blog-Eintrag, also da gab's von relativ schnell, eben bevor, also zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, nur Fukushima 1 noch, also 1.1 kritisch. Da gab es schnell diesen Blogartikel von einem gewissen Josef Oehmen, der da irgendwie gleich geschrieben hat, warum er sich keine Sorgen macht und warum das sowieso alles gar nicht so schlimm ist. Ja. Mittlerweile gibt es da Vorwürfe von AstroTurfing gegen diesen Artikel von Seiten von Siemens, dass es da Verbindungen gibt. Also AstroTurfing nochmal, wer das jemand so tut, als wäre er, hätte nicht im Zusammenhang mit der jeweiligen Industrie und da klare Meinungen. Naja, also AstroTurfing kommt von Grassroots-Bewegungen, also von den Graswurzeln auf quasi besorgten Bürgern quasi entstandenes Ding, ja, Grassroots-Bewegung dementsprechend. Und AstroTurf ist so das, was du, ist Kunstrasen, was du also in ein Fußballstadion reinlegst zum Beispiel. Und ist halt so, soll so das Gegenteil von AstroTurf, von Grassroots-Bewegung dann signalisieren, so dass es jetzt hier künstlich und soll aussehen wie eine echte von den Wurzeln Bewegung, ist es aber nicht. Also mehr oder weniger so getarnte Propaganda-Marketing-Bewegung auf der Ebene von nicht nachzuverfolgenden Quellen so. Ja, also genau. So tun, als wäre man jetzt ein besorgter Bürger, obwohl man halt eigentlich Industrieinteressen im Hinterkopf hat. Ja, aber auch wenn man sowas liest, also ich hab den ja auch komplett gelesen und da ist ja auch schon auch interessante Teile drin irgendwie. Man hat irgendwie einen klareren Eindruck davon, okay, was kann ich damit anfangen und was nicht. Also fühlt sich nicht so autoritär an, jedes einzelne Informations jede einzelne Informationseinheit, die man so aus dem Netz sich zusammengreift. Und man ja, kann sich halt irgendwie, finde ich schon, besser so die eigene Meinung bilden. Das ist eben an der Stelle das Wichtige, dass man sich eben bewusst ist, dass man das alles kritisch angucken muss. Und ob es jetzt aus dem Fernseher rausfällt oder aus dem Netz rausfällt, man muss ja immer kritisch drauf gucken und schauen, wie viel davon entspricht so dem, was ich als Wahrheiten wahrnehme. Und dann musst du halt irgendwie auch so, wenn da steht, der hat einen Core-Catcher und es passiert nichts, wenn da unten was rausfällt, dann musst du halt irgendwie auch tatsächlich irgendwie Google anwerfen und irgendwie das jetzt habe ich 8-mal irgendwie gesagt in einem Satz, muss ich rausschneiden. Nee. dann musst du halt irgendwie das Handbuch, schon wieder irgendwie, dann musst du das Handbuch von diesem Reaktor dir googeln und gucken, kann das sein, ja. Und dann genau. Sieht es halt nicht so aus und dann denkst du dir, seltsam. Ja, und dann halt auch, was ist ein Core-Catcher eigentlich? Was hat der für eine Funktion? Kann man sowas testen? Ja, ja. Also das ist ja auch immer die Frage, die ich mir an der Stelle stelle. Ich meine, sämtliche Störfall-Szenarien sind ja höchst theoretisch. Also selbst die man einplant, kann man alle nicht wirklich real testen, weil dazu müsste man einen Störfall machen, der so schlimm wäre, dass man ihn nicht testen kann und will. Und deswegen ist das alles so, hoffentlich funktioniert's. Also auf so einer sehr theoretischen Basis. Also ich weiß auch nicht genau, was dann mit dieser ganzen Information wirklich anfangen. Also an sich geht es mir besser, wenn ich einen Eindruck davon habe, wenn ich auch eine Meinung dazu haben kann, zu dem, was gesagt wird. Ja, wenn ich irgendwie so ein schematisches Diagramm an der Stelle sehe, das irgendwie wirklich zu reduziert ist oder einfach auch komplett daneben, dann will ich das wissen können. Und das ist so ein Teil, der mir da hilft. Und die andere Geschichte ist schon auch so, was ich mir da bilden will, ist schon auch so eine klarere Meinung zu Kernenergie an sich. Ja, also das jetzt einfach mal als Anlass nehmen. Das heißt auch schon Kernenergie. Jetzt habe ich mal Kernenergie gesagt, Atomkraft. Ja. Also ja. Einfach so ein klareres Meinungsbild selber, so was ist da beherrschbar, was nicht und wirklich einfach mal wirklich sich das jetzt zum Anlass nehmen, sich damit auseinanderzusetzen. Das finde ich wichtig und gut. Ja, also es wird wahrscheinlich vielen so gehen. Und ich merke halt auch, dass ich jetzt so die Leute, die ich vor dieser Geschichte als also gute Leute im Fernsehen wahrgenommen habe, dass sich das jetzt bewahrheitet für mich. Ja, weil ich habe halt so mir da ein bisschen Informationen zusammengesucht und da ein bisschen und gucke dann irgendwie Quarks und Co. mit Ranga Yogeshwar und das passt halt irgendwie zusammen und ich habe das Gefühl, der versucht hier irgendwie wirklich Wissen zu vermitteln und mir irgendwie Werkzeug an die Hand zu geben, mit dem ich halt ein bisschen realistisch auf die Sache drauf gucken muss, ohne mir jetzt Angst zu machen. Ja. Genauso Lesch. Ja, es ist mir auch extrem positiv aufgefallen in Abenteuerforschung. Das war gestern, glaube ich, oder? Ja, die kam gestern erst. Weil er halt auch mal so ein bisschen, also einerseits, weil er halt eben so die Grundlagen vermittelt und die Informationen rüberbringt und umgekehrt halt auch so ein bisschen von sich selbst durchblicken lässt. Ja, und das ist ja dann an der Stelle auch interessant. Wie schätzt das jemand, der da gegebenenfalls mehr Einblick hat, auch wenn er jetzt kein Kernphysiker ist, sondern Astrophysiker, wie schätzt das da jemand, der da mehr Einblick hat, ein? Ja, und da habe ich auch so ein kleines Schnipsel rausgesucht, weil das fand ich so schön, das hat mich gewundert, dass er sowas überhaupt sagen darf, auch wenn das jetzt nicht im Fernsehen war, sondern in diesem Podcast, der dann im Internet rausgelassen wird, als Ergänzungsprogramm zu Abenteuerforschung, hat mich gewundert, dass der sowas sagen darf. Vielleicht, das ist jetzt mal so meine Vermutung, muss eine Kultur eine gewisse Reife besitzen, um solche Kräfte freizulassen, beziehungsweise den Versuch zu unternehmen, solche Kräfte zu kontrollieren. Vielleicht brauchen wir noch ein paar hundert Jahre, damit wir endlich mal begreifen, dass wir momentan nur die Lücke sind zwischen Affe und Mensch. Dass es uns einfach noch nicht, dass es nicht reicht. Dass wir aufhören sollten, Geld mit Energie zu verdienen, weil Energie sollte für alle Menschen möglichst einfach so zur Verfügung stehen, damit die Kreativität und Fantasie, die wir besitzen, eben zu ihrer vollen Fülle kommen kann, ohne dass wir Gefahr laufen, dass irgendjemand aus rein kommerziellen Gründen meint, man könne bei der Sicherheit im Umgang mit diesen energetischen Formen hier einfach ja, weniger walten lassen. Und ich bin kein Gegner der Kernenergie, weil man kann nicht ein Gegner sein von einer natürlichen Kraft. Aber ich bin ein Gegner davon, dass jemand meint, er könne sich einfach dumm und dämlich verdienen, indem er etwas tut, was man eher besser nicht tun sollte. Und das musste mal gesagt werden. Ja, und da hat man so den Eindruck, ja, stimmt. Also, aber ist für mich unfassbar, dass er das auf der Seite vom ZDF sagen darf. Ja, also insofern, ja. Ja, finde ich schön. Also finde ich schön, dass er das darf. Oder dass er sich traut. Dass er sich traut, ja. Oder dass er es einfach macht. Hm. Also das ist auch ja, auch so eine spannende Geschichte, wenn man die Elementarfragen mit Sebastian Pflugbeil hört. Ja. Da kommt ja am Anfang auch mal sowas vor, okay, die ganzen Westwissenschaftler, die eigentlich die Freiheiten hatten, die ich irgendwie nicht hatte, so, und sie nutzen sie nicht. So, ja, ja. So ein ganz bitterer Moment, so, okay, auch, dass so eine Diskrepanz herrscht. Weil man eigentlich so forschen will und irgendwie möglichst authentisch, möglichst wirklich unvoreingenommen an die Themen rangehen will und dann eben seinem Gewissen folgen. Mhm. Und er hatte so eine romantische Vorstellung, wie das denn ist, wenn man dann nicht einen entsprechenden Staat vor der Nase hat. Und er musste dann leider feststellen, okay, da sind halt die Interessen andere und leider auch nicht so standhaft alles. Die Zwänge sind halt auch ja, andere. Genau, die parlamentarischen. Ja, ist auch eine große Empfehlung, sich diesen Podcast nochmal anzuhören jetzt. Ja. Nicolas hat ja da vor einiger Zeit den Herrn Pflugbeil interviewt, unter anderem zu Tschernobyl, aber halt auch zur DDR und zu den Leukämiefällen in ja, wo war das gleich wieder? Nicht Eschweiler. Ich vergessen. Auf jeden Fall zu einem deutschen Leukämie-Cluster. Ist eine im Lichte der aktuellen Ereignisse definitiv sehr hörenswerte Sendung, weil halt auch nochmal so durchleuchtet wird, wie weit die Meinungen selbst bei Experten auseinandergehen über ganz fundamentale Dinge. So zum Beispiel, wie viel radioaktives Material ist denn noch in Tschernobyl und wie viel davon ist in die Atmosphäre freigegeben worden und was genau ist da wie explodiert, da wird auch noch drüber gestritten wohl. Und insofern definitiv hörenswert, dass man so ein bisschen Realitätsabgleich macht. Und ein Hinweis dazu auch, Nicolas hat heute getwittert, es gibt nächste Woche auch nochmal eine Sendung mit Herrn Pflugbeil, eben jetzt zu den aktuellen Ereignissen. Mhm. Und man kann ihm auch Fragen zusenden per E-Mail. Ich linke da mal auf den Tweet. Ja, okay, sehr, sehr spannend. Also eine sehr empfehlenswerte Sendung, auch sehr ruhiger Tonfall und auch sehr, also obwohl da glaube ich auch viel Emotion mitschwingt bei dem ganzen Thema, ist es trotzdem, also die Art und Weise, wie Pflugbeil sich ausdrückt, finde ich sehr neutral an der Stelle. Also sehr so, okay, dieses Infragestellen und diese unterschiedlichen Meinungen und auch die Geschichte. Ein großer interessanter Aspekt für mich ist da im Endeffekt die Sprachbarriere, die da war. Einfach so, ja. Okay, wer da Russisch der russisch sprechende Bereich oder der sich eben auf Russisch austauscht, der Konsens ist ein ganz anderer als der entsprechend westliche dazu. Das so wird Geschichten. Könnte auch ähnlich wieder auf uns zukommen. Ja, also es passiert ja jetzt wieder in einem Land, wo die Sprachexpertise jetzt im anderen westlichen Ausland jetzt nicht so wahnsinnig groß ist. Ja. Und eher so an der Schnittstelle hat halt so, sieht halt das ganz klaffend. Ja. Aber so der Rest wohl nicht so. Auch ganz einfach so spannende Einblicke, die man da hören kann. Definitiv. Also es ist eine Empfehlung und es war vorher eine Empfehlung, ist es jetzt umso mehr. Ja. Ja, dann habe ich mir, wenn wir jetzt schon dabei sind, so Fortbildungsmaterial zu empfehlen. Ja. Ich habe mir gerade eine Doku angeguckt, die heißt Das verdrängte Risiko. Die lief wohl die Tage irgendwann mal in den öffentlichen Rechtlichen. Ich habe mir das in der Mediathek einfach runtergeladen mit der Mediathek-App und dann zeitsouverän nachgeguckt sozusagen. Und die ist auch sehr empfehlenswert, weil die so ein bisschen auf die Atomindustrie an sich eingeht und auch aus einem deutschen Blickwinkel, aber eben auch mit, wie weit sind wir eigentlich in die internationale Atomwirtschaft eingebunden, wie viel Verbindungen gibt es da zwischen deutschen Konzernen und ausländischen Kraftwerken Und wie hat sich jetzt, also wie hat sich das geändert, wie man von einem Jahr noch umgegangen ist mit dieser Thematik und wie man jetzt nach dem Unfall relativ kleinlaut ist. Okay. Dass man das kurz. Ja. Also ist definitiv eine Empfehlung. Man merkt so ein bisschen, das ist eine Doku, die eigentlich schon länger in Entwicklung ist, weil sie haben halt so ein bisschen recherchiert und vor einem Jahr schon irgendwie dann irgendwie geguckt. Ich habe heute diesen Irgendwie-Tick. Ja, das geht mir selbst irgendwie auf den Sack. Sowieso. Ja. Auch eine Empfehlung, aber später. Man hat eben vor einem Jahr schon das Recherchieren angefangen und die Doku sollte wohl ursprünglich in eine andere Richtung gehen und jetzt nicht auf Fukushima abzielen. Hat aber dann wohl das Material genommen und da das Ende draufgeschraubt und es gibt trotzdem einen interessanten Einblick an der Stelle, wie die Industrie jetzt da sich kurz zügeln muss in Sachen Aussagen. Ja, nicht nur die Industrie, also halt auch die Politik, also da kann man ja, glaube ich, auch schon umschwenken, jetzt auch so auf die Reaktion, also wenn man sich so Aussagen von Merkel von vor einem Jahr oder so immer zu Gemüte führt, die ja schon eher sagen, okay, hier ist so ein CO2-neutrale Energiequelle und ihr werdet das auch noch merken, so in den nächsten Jahren, dass es die richtige Entscheidung ist, die noch so lange zu nutzen, wie es irgendwie geht, so ungefähr. Also das ist jetzt ein bisschen paraphrasiert, aber gar nicht groß. Also, und jetzt ist es halt auf einmal die Brückentechnologie, die möglichst schnell weg muss. Ja. Ja, also man hat schon ein bisschen das Gefühl, es wäre schon immer Krieg mit Ozeanien gewesen. Ja, also um das mal in eine Metapher zu gießen. Kannst du diese Referenz auflösen für die Ungebildeten unter uns? Naja, es gibt ja so 1984 und so, das heißt in unserer Tick. Naja, 1984 Roman, da gibt es ja diese Stelle, wo die Historie halt immer schön neu geschrieben wird und da gibt es halt unter anderem halt so, wenn jetzt irgendwie Krieg mit so einem, mit einem Land angefangen wird, dann ist Ozeanien schon immer im Krieg mit diesem Land. Ja. Also dann, wir waren nie alliiert mit diesem Land und haben gegen das andere gekämpft, sondern wir waren immer gegen die und alliiert mit den anderen. Das heißt, wenn sich das halt ändert. Ja. Und so dieses Gefühl hat man jetzt irgendwie auch. Also wenn man sich so die Bundestagsdebatte zu dem Thema angehört hat, so mit der anschließenden Aussprache, dann ich hatte wirklich teilweise Probleme, da noch reinzufinden von der Realität her, weil es war halt so, die Union und die FDP haben halt so die Meinung vertreten, sie wären da schon immer für den Atomausstieg gewesen und die Grünen hätten das blockiert. Und also sie haben dann natürlich irgendwie Punkte genommen, an denen sie sich da entlang hangeln und die Geschichte so drehen, als wäre das so gewesen. Aber das ist halt so nicht das, was passiert ist. Ja, also es wurde auch nie darüber geredet in dieser Debatte, zumindest halt von der Union und von der FDP, dass es eben diese Laufzeitverlängerung gab. Ja, also da wurde halt explizit, es wurde immer gesagt, ja, wenn das nicht gewesen wäre, würden die ja trotzdem noch laufen. Ja, ja. Ja, aber das ist ja nicht der Punkt. Ja, also ich habe da auch so ein Stück rausgeschnitten, wo ich mir gedacht habe, so, ist das jetzt angebracht, dass im Bundestag so, sich sowas zuträgt, wenn wir umgekehrt noch gar nicht wissen, wie schlimm es auf der anderen Seite der Welt ist. Also mal kurz spielen. Für all das brauchen wir, und das ist mir besonders wichtig, breite Unterstützung und Akzeptanz in der Gesellschaft. Wir wollen kein Dagegen, sondern ein Dafür. Meine Damen und Herren, die erneuerbaren Energien können wir nur ausbauen, wenn die notwendigen Stromnetze errichtet werden. Hierfür müssen alle, die den Ausbau der erneuerbaren Energien wollen, um mehr Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort werben. Und das ist schlicht und ergreifend heute hier nicht der Fall. Die einen werben, die anderen sind dagegen, wo immer das geht. Oder spielen auf Zeit und sagen, man muss lange drüber diskutieren. Jetzt reicht es aber. Verstehen Sie, Sie wollen... Also wann es reicht? Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Aussprache ist wie vereinbart im Anschluss an die Regierungserklärung vorgesehen. Wann es reicht, Frau Künast, entscheidet die Fraktion in der Frage, wie viel Redezeit sie mir gibt. Aber ansonsten haben Sie das nicht zu entscheiden. Das ist auch gut so. Gucken Sie sich mal Ihre Parteitagsbeschlüsse an. Gucken Sie sich mal Ihre Parteitagsbeschlüsse an zu der Frage des Ausbaus der Stromtrassen. Ja, also da hatte ich ja wirklich so das Erlebnis, so ich hätte jetzt gedacht, wenn ich vor kurzem noch gesagt habe, lass sie ruhig mal 10 Jahre länger laufen, ist okay. Ja. Dann wäre so ein gewisses Maß Demut irgendwie angebracht. So zumindest meine naive Sicht auf die Dinge. Aber umgekehrt dann zu sagen, so, ihr seid ja dagegen, dass es erneuerbare Energien gibt und wir sind ja da dafür und wir werben ja da dafür und dann dieses Suffisante, so, sie sagen mir hier nicht, wie lange ich reden kann, da beißt bei mir komplett aus. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich jetzt irgendwie, als würde ich die Grünen favorisieren in dieser Debatte, aber das ist irgendwie, das kann ich überhaupt nicht mit meiner Realität vereinbaren. Ja, das ist super schwierig. Also das ist dieser Politikzirkus an der Stelle, der für meines Erachtens auch viel zur Verdrossenheit da beiträgt. Ja, weil eben so, das ist übliches politisches Spiel. Ja, so, ich muss jetzt mein Fähnchen im Wind drehen, weil gerade die aktuelle Lage so viel Druck ausübt auf mich, dass ich es machen muss. Also picke ich mir da die Stellen raus, wo ich vermeintlich nach dieser Windrichtung die richtigen Entscheidungen getroffen habe. Wenn es da eben was gibt, wo man auf die Opposition hauen kann, weil der Netzausbau gebremst wurde, ja, das ist ja noch in Frage zu stellen, wie die Faktenlage da wirklich ist, aber dann muss ich natürlich das lauthals verkünden an der Stelle. Also ja. Das ist für mich so ein sehr perfide Politiksystematik, die ich gar nicht jetzt unbedingt den einzelnen, also ich weiß nicht genau, wem ich das vorwerfe, weil es ist schon ein systemisches Problem auch. Klar könnte jeder einzelne Player da drin ein bisschen mehr Demut oder mit mehr Reflexion agieren. Gleichzeitig hat er vom System her, kriegt er halt mehr auf den Deckel, wenn er das tut. Also, ja, vielleicht sehe ich es halt auch falsch, aber ich würde lieber jemanden wählen, der mal sagt, da habe ich keine Ahnung oder da habe ich einen Fehler gemacht, ja, als jetzt jemanden, der immer versucht, Recht gehabt zu haben. Ja. Würde ich auch, aber die findest du halt wenig. Also das ist eine schwierige Geschichte und das ist so ganz, ganz, also ich für mich ganz schmerzlich an der Stelle, weil ich die komplette Auswirkung dessen, ja, die Politikverdrossenheit in alle Richtungen und nicht mal mehr gewählt wird teilweise aus, wir haben da eh keinen Einfluss-Ecke, die hat halt meines Erachtens in sowas dann Nahrung auch. Und ich würde gerne dann in so Diskussionen die Leute dann eben dazu bringen, dass sie ein bisschen noch mitmachen an diesem ganzen System und da ein bisschen Stellschrauben stellen. Aber bin teilweise selber sehr frustriert damit auch. Ja. Umgekehrt so diese hektische Abschaltung von diesen 7 Atomkraftwerken, also zumindest die projektierte Abschaltung von 7, also es sind bisher sind ja 3, glaube ich, erst ausgeschaltet, also im Begriff des Herunterfahrens. Das ist ja so wirklich blinder Aktionismus an der Stelle, wo ich mir halt mit den Informationen, die ich mir jetzt zusammengesucht habe, überhaupt nicht vorstellen kann, was das bringen soll. Das habe ich auch nicht wirklich verstanden, was jetzt dieser Aktionismus da soll, jenseits dessen natürlich, dass Aktionismus gezeigt wird. Also eine Geschichte, also eine politische Dimension dessen ist mir schon bewusst, weil die Art und Weise, wie da gesprochen wird, ist ja auch eher so, okay, wir müssen jetzt diese Energiewende, wie sie es ja genannt haben, oder? Energiewende ist, glaube ich, der Begriff, den sie... Also der Begriff, den ich immer höre, ist das Zeitalter der erneuerbaren Energien erreichen, was sich so total utopisch anhört, und dass man sich gleich denkt, ja, nee, das ist dann wahrscheinlich in 800 Jahren. Und die Energiewende beschleunigen und also ich denke einfach so diesen Punkt besetzen. Ja, so wir sind jetzt diejenigen, die das vorangebracht haben und die entsprechenden Weichen gestellt haben in dem Moment. Ich glaube, das ist so der politische Ansatz an der Stelle, sich das einheimsen können an der Stelle, so diesen Erfolg mitnehmen können. Jenseits dessen verstehe ich es nicht wirklich, weil jetzt es auszusetzen einerseits wohl rechtlich auch schwierig ist gerade, weil da hängen ja viele, viele, viele Dinge dran. Also man hat auch gemerkt, so okay, an der Pressekonferenz noch gesagt, wir machen das jetzt, am nächsten Tag gesagt, wir dürfen das gar nicht, weil wir sind ja nur, was sind wir? Also, wir sind nicht der richtige Arm. Naja, also sie haben das halt umgeschwenkt. Sie haben zuerst gesagt, dass sie machen jetzt hier ein Moratorium und setzen das Gesetz aus. Dann haben sie festgestellt, dass sie das nicht dürfen. Oder dann behauptet, ja nee, so war das nicht gemeint. Und haben halt jetzt irgendwie Paragraph so und so Atomgesetz gesagt. Jetzt gibt's hier so ein außerordentliches Ereignis und eine veränderte Sicherheitslage. Und deswegen sagen wir jetzt, schaltet mal die und die ab. Also da gibt's wohl eine rechtliche Grundlage. Da wird halt drüber gestritten, ist eine Erkenntnis, so sie denn wirklich neu ist für diese Person. Ja, also ja. Ich verstehe auch nicht, was jetzt an Fukushima so neu ist, dass man daraus neue Erkenntnis gewinnt, aber selbst das ist rechtlich fraglich, ob das dafür reicht, diesen Paragraphen zu nutzen. Umgekehrt ist es halt so zu sagen, ich schalte jetzt für 3 Monate aus. Das leuchtet mir halt überhaupt nicht ein, was das bringen soll. Ja, weil wir wissen noch nicht mal, was schiefgegangen ist in Fukushima. Ja, und vielleicht wissen wir die nächsten 3 Jahre nicht, was in Fukushima oder die nächsten 20 Jahre. Ja, also es ist ja selbst bei Tschernobyl in Details noch strittig. Ja, das kann man ja in Elementarfragen hören. Und ich meine, wenn man an der Stelle ehrlich ist, ist es ja, die Faktenlage ist es nicht, die sich da geändert hat, sondern was sich geändert hat, ist die Realität, die Wahrnehmung der Realität und die Wahrnehmung der Auswirkungen dieses Restrisikos. Ja. Und das einfach. Also, und da ist ein politischer Druck entsprechend entstanden und auch eine gewisse Realisierung, wie viel Verantwortung eigentlich das heißt, so ein Ding laufen zu lassen. Ja, so was man denn damit aufs Spiel setzt, sei das Risiko noch so gering. Das hat sich geändert und das wird das zur Sicherheitsprüfung natürlich auch nicht irgendwie gegessen. Also die Idee ist eher, glaube ich, so, jetzt das einzufangen, so diese Aufgebrachtheit und diese Wahrnehmung und dieses Bewusstsein von den Bürgern von der Problematik einzufangen und möglichst irgendwie so ein bisschen weich zu kochen und dann mal gucken, was man denn dann noch machen kann, weil ich denke sowieso Atomstrom funktioniert in dem Sinne nur, weil sich nicht genügend Leute genug intensiv damit beschäftigen, weil die Verantwortung, was halt verdrängen einfach. Ja, also weil die Verantwortung, die eigentlich damit einhergeht, sowohl den Atommüll zu produzieren, ohne ihn irgendwie entsorgen zu können in irgendeiner Form, als eben auch das Risiko, dass so eine Havarie von so einem Ding wirklich mit sich bringt, ja, so wirklich kilometerweite Flächen, die unbewohnbar und total kaputt sind, danach unten noch die Auswirkungen, die direkt in dem Moment passieren. Das ist eigentlich so ein, wer würde diese Verantwortung, also jeder Einzelne, der gefragt wird, ob er diese Verantwortung übernehmen würde, würde da ganz groß Nein schreien müssen, ja, für meine Begriffe. Ich merke das jetzt auch bei mir, so in dem Kontext von, die Fernsehsender müssen jetzt was senden zu dem Thema und haben gerade nicht genug Ereignisse und senden halt Dokumentationen oder irgendwie Hintergrundinfos. Merke ich auch bei mir, dass ich eigentlich dachte so, ich interessiere mich ja für dieses Thema so und erfahre aber trotzdem ständig neue Dinge, die aber 20 Jahre alt sind. So, also mir war nicht klar, dass wir seit 1990, wenn ich mich richtig erinnere, keinen Atommüll mehr zum Wiederaufbereiten geschickt haben, sondern dass der einfach so in der Garage neben dem Atomkraftwerk steht, um es mal plakativ zu formulieren. Ja. Ja. Also man merkt so, da ist halt ganz viel Verdrängung am Start, auch bei einem selber. Und das geht halt momentan nicht. Und es gibt halt auch keine ausreichende Verdrängungsstrategie auf Seiten der Regierung zu sagen, ja, das sind ja die Russen, die sind ja für Pfusch und Bau bekannt. Ja. Und deshalb, meines Erachtens funktioniert atomare Energiegewinnung nur mit so einer Akzeptanz, weil eben die Aufmerksamkeit abgelenkt wird, ständig und immer und nur. Also das so. Ja, oder weil du es halt auf irgendwas schieben kannst, was hierzulande nie passieren kann. Ja, es sind irgendwie, die haben da irgendwie keine ordentlichen Bauvorschriften oder sind da sowieso ein bisschen doof oder keine Ahnung, irgendwelche Ressentiments da schüren. Das geht halt in dem Fall auch ganz schlecht. Ja. Und jetzt ist halt die Aufmerksamkeit da wieder mal voll drauf. Jetzt ist die Frage, wie lange hält's und was bewirkt's dann wirklich auch? Ja, der aktuelle so perfide das jetzt auch im Kontext von in Japan sterben Menschen deswegen ist, aber ja, das ist die Auswirkung hierzulande. Ja, also ich finde es perfide zu sagen, man darf jetzt nicht weil und das versucht ja die Regierung ständig und das finde ich echt auch schlimm, aber es ist auch so ein politisches Spiel. sagen, okay, hier ist eine große Katastrophe und seid jetzt mal nicht so pietätslos und nutzt die Argumente. Hm. Ja, Pustekuchen, so funktioniert Politik. Da passiert was Aktuelles und das wird benutzt und so läuft's. Ja, ja. Und umgekehrt sind sie ja genau die sagen, wir schalten das jetzt ab, weil wir neue Erkenntnisse gewinnen aus genau. Fukushima. Genau, also das ja. ist, und auch umgekehrt, auch die SPD-Pressekonferenz dann dazu ist auch so, man darf jetzt nicht, da wird ja gleichzeitig noch im selben Atemzug gesagt, dass man das jetzt nicht machen darf, sich da irgendwie das diese Tragödie einverleiben und dann was machen, aber gleichzeitig macht man eine Pressekonferenz, um zu sagen, wir haben das schon immer gesagt, also um für sich zu werben. Ich meine, da sind sie alle schuldig. Ja? Ja. Also da ist auch keiner besser als der andere in dem Fall gerade. Und das war auch bei der Merkel-Rede, die wir gerade gespielt haben, so, dass drei Sätze bevor das war, sie halt gesagt hat, man darf jetzt hier nicht irgendwie einen scharfen Ton fahren, weil das ist ja eine Katastrophe und man muss da PET zeigen, um dann eben in zwei Sätzen weiter zu sagen, so, ja, nee, also hier so, Frau Künast, gehen Sie mal weg. Ja. Ja, schwierige Geschichte insgesamt, was passieren wird. Wir werden es verfolgen und sehen auch. Das ist, ja, also die Aufmerksamkeit ist jetzt da. Was in Japan passiert, ist super tragisch. Die Größenordnung einfach von verlorenem Menschenleben und Belastungen und Auswirkungen sind irgendwie nach wie vor kaum abschätzbar. Vor allem auch, weil man noch nicht mal weiß, was mit dem Reaktor selber, also was mit dem, was so der Endzustand von dieser Reaktoranlage ist. Ja, also es ist halt wirklich, also da ist halt irgendwie, ich bin jetzt nicht dafür bekannt, Optimist zu sein, ja, aber ich kann mir da jetzt auch keinen Weg vorstellen, wie ich da Optimist sein könnte, wenn ich da sehe, da sind so drei Reaktoren und mindestens ein Abklingbecken in einem sehr kritischen Zustand. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das irgendwie noch halbwegs glimpflich abläuft. Also es wird ja immer, selbst jetzt noch, also heute ist gerade Freitagabend, wo wir das aufnehmen, selbst jetzt wird ja noch gesagt, so, wir kriegen das vielleicht so halbwegs stabilisiert, zumindest halt von der internationalen Atomaufsichtsbehörde. Und ich kann es mir nicht vorstellen. Also das klingt alles nicht danach. Nee, klingt's nicht. Also ich denke auch so auf alle Fälle ist das Gebiet direkt um den Reaktor rum und der Reaktor was jetzt irgendwie dann verpackt wird und da mal in dem Zustand, wo er jetzt ist, auf alle Fälle einfach mal gegessen. Ja, es ist so, da müssen wir irgendwie drumherum dicht machen. Hm. Ich glaube, das tritt auf alle Fälle ein. Die Frage ist, wie viel passiert vorher noch? Ja. Und halt auch, wie viel kann man jetzt noch stabilisieren überhaupt? Aber das ist auch so eine Information, die kriegst du nicht. Ja? Ja. Die weiß aber auch keiner. Also die kriegst du nicht nur nicht, weil die Information nicht weitergegeben wird, sondern auch, weil das wirklich auch ein Zustand ist, so wissen wir nicht. Wir können nicht messen, was da drin ist. Wir können ja nicht mal drüber fliegen, um lang genug, um reinzugucken, weil da werden wir verstrahlt. Messsysteme gibt's da gerade auch nicht mehr so richtig am Start. Und was denn überhaupt wirklich konkret da passiert ist, ist einfach nicht mehr im Zugriff. Und da wird einfach, das köchelt da langsam vor sich hin und das tut es noch lange, egal wie gut man das im Griff bekommt. Ja. Und Katastrophe alles. Ja, und halt auch in dem Kontext von gerade eben Riesentsunami und Erdbeben und es ist halt irgendwie. Ja, auch so fand ich auch Rangas Aussage so, man braucht keine Technologie, die im Kontext Natur einer Naturkatastrophe alles noch viel schlimmer macht. Ja. Das fand ich auch so eine ganz. Das ist eine Faustregel, an der kann man sich irgendwie entlanghangeln, glaube ich. Genau. Ich habe hier noch aufgeschrieben, so falls sich jemand auf Twitter kontinuierlich mit Informationen zuballern lassen möchte, kann ich Greenpeace Japan empfehlen. Die haben auch einen englischen Twitter-Account. Mhm. Und Joy Ito hat auch einen Twitter-Account, @joy. Kennt man so aus der IT-Unternehmer. Ecke hat den ersten ISP in Japan gegründet und das auch hat auf dem Chaos Computer Kongress auch schon was erzählt. Und der berichtet auch, sofern er dann auch vor seinem Fernseher geklebt ist, wie die aktuelle Lage ist und retweetet ordentlich. Und man hat das Gefühl, irgendwie mehr informiert zu sein, auch wenn es dann unterm Strich halt irgendwie nur mehr auf Aufmerksamkeit zieht, vermutlich. Aber ja. Muss jeder für sich selber wissen. Ja, ich denke auch, vielleicht mal diesen Ausflug hier mal zu beenden an der Stelle. Es ist wirklich auch so, vielleicht nochmal gleich ein Disclaimer hinterhergejagt. Ja, ist wirklich so, ist jetzt eher aus einer Perspektive von einer einfachen Seele hier, die versucht, sich die Informationen zusammenzusammeln. Also das hat weder Anspruch auf Vollständigkeit noch auf wirkliche Korrektheit von dem, was wir gesagt haben. Wenn wir Fehler machen oder missgesagt haben, werden wir es natürlich auch wieder nächste Woche erwähnen, so wie jede Woche. Aber es ist, also weiß ich nicht, also mein Anlass darüber zu sprechen ist eher so, okay, kann da eh nicht raus, beschäftigt mich und vielleicht bewirkt es irgendwas für euch auch. Genau, ja, also ich glaube, die Intention war auch eher, jetzt irgendwie die Hilflosigkeit zu teilen, als Informationen mitzuteilen. Ja. Ich glaube aber, das ist uns gut gelungen. Aber dann wollen wir noch ein bisschen zu klassischeren Themen. Zu klassischeren Themen zumindest versuchen, den Rest der Sendung noch ein bisschen überzugehen. Ja, ACTA platzt sich fort. Ja, ACTA. Oh. ACTA hat ja so ein bisschen das Problem jetzt aus Konzeptionierungssicht, dass es so ein bisschen verwässert wurde. Mhm. Amerika hätte gerne mehr der eigenen Gesetzesgrundlage internationalisiert gesehen. Also die hätten gerne den DMCA zum Beispiel international verankert und die Copyright-Definition auf 70 Jahre nach Autortod, was halt irgendwie in der Berner Konvention nicht so Konvention, ja, Berner Konvention. Ich kann das Wort nicht mehr sagen. Egal. Was halt international nicht so ist. Und da mussten sie halt von abrücken in Sachen ACTA. Mhm. Nicht, dass ACTA per se jetzt trotzdem, also ACTA ist jetzt nicht entzahnt, nur eben, da ist jetzt nicht alles drin, was man da wollte. Und da hat man sich gedacht, ja, dann machen wir das halt in das nächste geheime Vertragspapier rein. Und das heißt jetzt irgendwie Transatlantic Partnership Agreement oder so. TPP ist es abgekürzt. Okay. Und da haben sie halt jetzt irgendwie alles reinmontiert, was sie in ACTA nicht bekommen haben und sind zuversichtlich, dass das jetzt damit durchkommt. Das jetzt nur so als Ankündigung, weil ich dazu einen Artikel auf Bambon gelesen habe, den wir auch verlinken. Das wird uns dann wahrscheinlich auch beschäftigen, selbst wenn wir dann ACTA mal zu den Akten gelegt haben. Ah, ja, 70 Jahre nach Autortod noch Urheberrecht. Das geht alles total. Also die Ideen sind irgendwie mir nicht begreiflich an der Stelle. Also ich hoffe immer noch auf wirklich sowas, irgendwas auf 10 bis 20 Jahre begrenzt ist. Das ist genug Zeit, um sich daran zu bereichern. Und danach ist das Kultur, meine Damen und Herren. Das ist wichtig. Das ist eine Ansage, ja. Ja, aber ich weiß nicht, bisher nur von den Piraten gehört und da weiß man ja auch nicht, wo die Reise hingeht insgesamt. Mhm. Ja. Ja. Dann habe ich noch aufgeschrieben hier eine kleine Public Service Announcement zum Thema Bradley Manning. Der Bradley Manning, den kennt man vielleicht, und wenn man ihn nicht kennt, dann erkläre ich jetzt kurz, wer er ist. Nämlich, wir müssen mir erklären, hat man mir gesagt, und das versuche ich auch. Bradley Manning ist derjenige, der zumindest beschuldigt wird, die Hauptquelle zu sein für WikiLeaks, und zwar sowohl für die Kriegstagebücher im Irak und Afghanistan, als auch für die Diplomatenkabeln, die jetzt eben da jetzt langsam veröffentlicht werden. Und der gute Mann sitzt jetzt seit mehreren Monaten in Isolationshaft, 23 Stunden am Tag, wird unter unmenschlichen Bedingungen da festgehalten und ist ein Wunder, dass er überhaupt noch lebt. Ja, also wenn du mich fragst, also ich kann mir gut vorstellen, dass man da relativ schnell dran zerbricht. Ja. Und also es ist auf jeden Fall kein Zustand, wie der behandelt wird und noch dazu halt in einem Land, das eigentlich für sich beansprucht, besser zu sein als sowas, um es jetzt mal ganz grob zu formulieren. Das ist so der Stand der Dinge. Und was jetzt passiert ist, ein State Department Mitarbeiter, also jemanden im wie heißt das auf Deutsch? Amt für Auswärtigen Dienst oder so? Auswärtiges Amt? Auswärtiges Amt. Auswärtiges Amt gibt es auf alle Fälle. Genau. Der Assistant Secretary einen Vortrag gehalten am MIT. Der gute Mann heißt Crowley und der hat dann ein bisschen was über seine Arbeit erzählt, keine Ahnung, was für ein Vortrag das war. Mhm. Und im Kontext von dem hat er halt gesagt, dass er die Inhaftierung und wie Bradley Manning da behandelt wird, für ridiculous, counterproductive and stupid hält. Mhm. Also lächerlich, kontraproduktiv und blöd. Ja. Und daraufhin hat er erstmal, das wurde halt irgendwie nur gesagt, deswegen setzte sich das dann so langsam in den Medien erst fest, nachdem irgendwie ein Transkript von dem Vortrag irgendwie aufgetaucht ist. Und er musste dann eben zugeben, das gesagt zu haben. Und relativ schnell, nachdem er zugegeben hat, das gesagt zu haben, musste er dann auch sagen, dass er jetzt nicht mehr da arbeitet, wo er vorher gearbeitet hat. Weil man ihm nahegelegt hat, er soll auch mal kündigen. Tja. Sein Amt niederlegen. Mhm. Bitter. Super bitter, ja. Vor allem, wenn man auch so gleichzeitig sich dann im Klaren darüber ist, dass jemand wie jemand, der bei Fox arbeitet, sagen darf, dass es irgendwie Gottes, gerechte Strafe Gottes ist, was da in Japan passiert und da bleiben darf. Ja, ja. Also so diese Kontraste machen mich schon auch fertig. Es ist ja noch gar nicht so sehr, dass er gehen muss, sondern dass er gezwungen wird zu gehen, nur weil er die Wahrheit sagt. Ja, also da ist auch, also wie man diese Inhaftierung von Manning weiterhin verteidigen kann, ja, ist mir auch, verstehe ich nicht. Ja. Ja, das ist Enemy of the State und Hochverrat und ja. Am besten gleich umbringen. So. Ja. Das ist eine ganz komische Patriotismusgeschichte auch noch an der Stelle mit drin. Was mich auch total ärgert in dem Kontext ist, dass das so ein Name ist, den keiner kennt und Assange halt irgendwie Time Magazine auf Man of the Year fast geworden wäre. Ja, also das ist halt so eigentlich jetzt mit Verlaub die arme Sau, die wirklich da den Mut gehabt hat, das zu leaken. Mhm. Und es kennt ihn keiner und der wird halt irgendwie behandelt wie ein Tier. Ja, gibt es wenig zu sagen. Wir haben einen großen Depressionsteil heute, meine Damen und Herren. Und ja, wir versuchen, die Stimmung zu heben, damit ihr mehr Spaß habt mit uns und nicht nur Trauer. Genau. Jetzt die große iPad-Verkaufsshow als nächstes. Ja, interessanter Kontext-Switch. Aber ja, du hast ihn eingeladen. Ja, zu Recht auch ein bisschen. Ja, okay. Ich kann es ja nachvollziehen, dass man es nicht hören will. iPad 2 ausverkauft, lange Lieferzeiten, lange Schlangen, das Übliche. Ja, das Übliche. Mehr muss man dazu, glaube ich, auch gar nicht sagen. Nee, nicht wirklich. Viele Tests, alles toll, alles doof, alles dabei. Und ja. Ich finde die Spekulationen von einigen Rumorseiten, dass jetzt irgendwie eine iPad 2-Knappheit eintritt wegen Japan, weil irgendwie Toshiba nicht mehr genug Flash produzieren kann, die finde ich so ein bisschen daneben. An der Stelle. Auf welcher Ebene findest du daneben? Faktisch dass man, da den dass man da den Fokus so drauf legt. So, also, wir können jetzt keine iPad 2 mehr kaufen, weil in Japan gerade und so. Ja. Naja. Aber so ist das. Dann gab es irgendwie noch so ein großes Twitter-Thema diese Woche. Ich weiß nicht, hast du das verfolgt? Ja, ich habe es gelesen und habe mich sehr gewundert. Also Twitter hat irgendwie selber eine die Vereinbarung für die Third-Party-Clients geändert und hat dazu auch irgendwie einen Text verfasst, einen mehrseitigen, der mehr oder weniger sagt, hey, ihr seid super, falls ihr was anderes macht als jetzt eigentlich eine Twitter-App. Ja. so richtig, ich habe echt das gelesen und habe gedacht, what the fuck? Ist da gerade passiert, ja, weil irgendwie schreiben sie, dass die Konsistenz und die, also Twitter braucht ein einheitliches Erscheinungsbild nach draußen und die Twitter-App und der Einkauf von eben Tweety da in die Richtung und die Twitter-Apps auf allen Plattformen tragen dazu bei, dass es einen konsistenten Eindruck gibt und eine tolle User-Experience. Genau. Und wenn ihr nur eine Twitter-App machen wollt, dann lasst es lieber bleiben, weil das machen wir jetzt. Ja. Und dann in dem Kontext halt auch, nachdem man darauf angesprochen wird, ob das jetzt, was das jetzt heißt, ob man jetzt die Third-Partys nicht mehr haben will, die halt einen Twitter-Client schreiben, der mit dem offiziellen Twitter-Client konkurriert, dann zu sagen, wir haben nichts dagegen, wenn die Third-Party Twitter-Client schreiben, wir möchten ihnen nur mitteilen, dass es kein gutes Businessmodell ist. Das ist ja auch schön, dass Twitter einem über das Businessmodell aufklärt. Ja, nachdem sie selber keins haben. Ich kenne jetzt diverse Leute, die werden an dieser Stelle aufspringen und evil, evil, evil rufen. Das wollen wir mal unterlassen. Aber es ist schon ein bisschen seltsame Geschichte, so dass man da irgendwie jetzt auf den Trichter kommt. Man möchte jetzt da irgendwie das alles ausbremsen. was irgendwie die Plattform auch groß gemacht hat. Ja. Muss man kritisch weiter beobachten, glaube ich. Also es hilft jetzt da nichts, irgendwie hektisch nach Identica abzuschwärmen, weil das ist auch nur eine Firma. Aber sollte man im Auge behalten. Ja, ja, definitiv. Und es ist schon sehr seltsam und ist schon nach der Dickbahn ein Dickmove. Hm. Und mal weiter gucken, was da so passiert. Also die Realität wird weiterhin so sein, dass es die Twitter-Apps geben wird. Ja, das Problem ist halt, dass die von Twitter abhängen und Twitter dreht ja APIs zu für Produkte, die jetzt nicht so in den Rahmen passen oder vielleicht auch Missbrauch machen, Spam, sonst irgendwas. Also der Hebel ist da schon bei Twitter und ich meine, solange die Twitter-Apps noch gut gehen, wird es auch weiter laufen wahrscheinlich. Und ich weiß nicht, das Problem ist halt, Twitter ist da auf einer Größenordnung, so wie eBay, einfach mal gefestigt. Ja, selbst wenn die es jetzt durchziehen, die gehen dann nicht unter. Ja, also das. Also ja, ich weiß nicht. Also sie leben in einer gewissen Art und Weise schon von ihrer API. Ja, also ich glaube nicht, dass es ihnen gut täte, wenn sie da jetzt den Hahn zudrehen, auf was für eine Art auch immer. Ja. Ja, also ich glaube auch, dass sie vielleicht noch auf den Trichter kommen, zu sehen, wie groß das Echo jetzt auf diese Dick-Moves war und dann irgendwie zumindest Angst haben. Ja. Also mal gucken. Ja, aber dann kommt ja Google Circles und dann haben sie eh verloren oder so. Genau. Mal sehen. Ja. Dann noch eine Randnotiz aus dem Hause Microsoft. Die haben jetzt den Zoom endgültig aufgegeben. Ja, nachdem das Team ja eh, glaube ich, für Windows Phone 7 inzwischen verantwortlich war, komplett. Also die haben zumindest so das Know-how haben sie abgegraben, aber der Zoom selber ist jetzt noch ohne irgendwie internationalen Launch eingestampft worden. Genau. Oder? Man konnte hierzulande nie einen kaufen. Man hat nie einen gesehen, man konnte keinen kaufen und ja. Also gesehen habe ich schon mal einen, aber halt nicht hier. Ja, ja, aber ich wollte gerade sagen, nicht in Deutschland in irgendeiner Art und Weise. Ja, schon spannend, dass sie das so aufgeben an der Stelle. Ja. Eigentlich gar nicht so Microsoft üblich. Normalerweise sitzen sie sowas aus und machen halt so lange, bis irgendwie entweder eine Grundanfrage. Gerade bei so Kram, den sie einkaufen, den stampfen sie auch relativ schnell ein, wenn irgendwann dann klar wird. Also das haben sie nicht eingekauft. Ich wollte gerade sagen, Zoom haben sie nicht eingekauft. Richtig. Zoom haben sie schon selber schon gemacht an der Stelle. Und sie hatten halt ihre, und da hängt ja auch einiges so dran, also ihre DRM-Geschichte für ihr Audio und also da ist schon ein Ökosystem, das irgendwie, also. Wobei das DRM, das haben sie jetzt schon mal gewechselt und die Songs kriegen nicht mehr, warum sollten sie das nicht nochmal machen? Also den Zoom als Gerät gibt es nicht mehr, aber der Name, er wird, glaube ich, bleiben. Also, den gibt es ja in der Xbox auch, als der Videostore ist ja Zoom irgendwas. Ja, ja. Also ich denke, ich auch. Das ist die Frage, wie das dann im nächsten Dashboard heißt, ob das nicht irgendwie dann der Microsoft Videostore wird. Ja. Oder? Und ob der überhaupt irgendwie gut geht oder nicht. Ja. Das ist eigentlich, erfährt man auch nicht viel drüber. Naja, aber was sie noch eingeschnallt stampft haben, was sie eben eingekauft hatten, ist der Sidekick. Man erinnert sich vielleicht noch ursprünglich von Danger. Eben, Hip-Top eigentlich. Ja, ja, Danger, ja. Hip-Top. Danger ist ja so eine lustigerweise von Apple-Mitarbeitern gegründete Firma gewesen, die ein Telefon gebaut hat, noch bevor Apple diese seltsame Allianz mit Motorola damals verkündet hat. Mhm. Und halt dann auch ein relativ gutes, internetfähiges Telefon damals vorgestellt hat. Für die damaligen Verhältnisse. Das hatte so eine lustige Tastatur, die so rausklappt, also so im Kreis rausgeklappt hat und irgendwie halt dann Netz, alles in der Wolke, deine ganzen Kontakte waren irgendwie gesynkt mit der Wolke und Chat-Client und Browsen und so, das war alles, war beeindruckend zu dem Zeitpunkt. Das hat dann eben Microsoft gekauft, gab es in den Staaten von der Telekom dann auch, bei uns glaube ich auch, so ein paar Eintel zumindest, gab es ein paar Hip-Tops oder Sidekicks, wie sie dann hießen. Ja, bei uns hießen sie Sidekick komplett. Ja, ja, also was man bei der Telekom kaufen konnte, hieß alles Sidekick. Und zeichnete sich halt durch diesen Webdienst, diese Wolke aus, mit der man halt seine Kontakte und Termine und was nicht alles synken konnte. Und das schalten sie jetzt ab, endgültig zum 31. Mai. Ja, also die Wolke. Ja. Oder März? Oder März war es, glaube ich. Ja. Ja. Großes Aufgeben an der Front. Schade. Also mir tut es halt um die Danger-Leute leid, weil die haben da irgendwie auf den Kinn geschraubt, den keiner haben wollte. Ja, das war auch so eine ganz komische Zwischengeburt da an der Stelle. Ja, jetzt ist aber alles Nokia. Von 7, Entschuldigung. Naja, Nokia ist ja auch nicht falsch. Naja. Ja, gut. Mehr Tech-News haben wir nicht verfolgt, meine Tech-News Damen und Herren. Haben wir nicht, aber dafür haben wir heute viele Fragen von unseren Hörern. Unter anderem auch E-Mail-Fragen diese Woche. Ich spiele eigentlich lieber Audiokommentare, weil da muss ich nichts vorlesen und erklären, aber ausnahmsweise auch mal eine E-Mail-Anfrage. Aber wir fangen an mit einem Audiokommentar. Hallo liebe Fanboys, hier ist Stefan aus Köln. Zunächst vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich bin seit Folge 1 dabei und freue mich jede Woche auf die neue Episode. Weiter so. Nun mein Anliegen. Ich werde in Kürze mein MacBook Pro 15 Zoll der 5. Generation, also das erste mit Unibody, durch das aktuelle Modell ersetzen. Das ist für mich das erste Mal, dass ich von einem älteren Mac auf einen neuen umziehe. Meine Frage, welche Vorgehensweise gibt es dafür und welche könnt ihr empfehlen? Kann ich beispielsweise den neuen Mac einfach mit meinem aktuellen Time Machine Backup vom alten Mac aufsetzen? Oder sollte ich besser mit dem Migrationsassistenten umziehen? Was genau macht dieser Assistent eigentlich? Oder könnt ihr aus eurer langjährigen und umfangreichen Erfahrung bessere Vorgehensweisen empfehlen? Noch eine Frage in diesem Zusammenhang. Gibt es aus eurer Sicht empfehlenswerte Aufräumarbeiten, die man einer Mac-Installation angedeihen lassen sollte, damit man möglichst lange daran Freude hat? Oder auch Aufräumarbeiten, die man vor einem Umzug auf ein neues System durchführen sollte? Ja, das sind meine Fragen. Vielen Dank schon mal für eure Antworten. Viele Grüße aus Köln und macht weiter mit eurem tollen Podcast. Tschüss. Ja, erstmal vielen Dank. Erstmal vielen Dank auf jeden Fall. Fangen wir vorne an. Die Migration. Migration. Time Machine oder Migrationsassistent? Ich muss sagen, ich habe selber von der Time Machine noch nie migriert. Ich schon. Ja, und also ich habe immer über ein Kabel direkt und Target-Modus und Migrationsassistent gearbeitet bisher. Mhm. Weiß ich nicht genau, wie wurde. Hast du gutes meines Argument? Meines Erachtens gibt es da genau keinen Unterschied. Genau keinen? Echt? Ja, so also ich denke, oder zumindest habe ich das so wahrgenommen, dass der Migrationsassistent das Gleiche tut, wenn er jetzt über Time Machine kopiert, als wenn er jetzt über Target-Disk-Modus oder Netzwerk-Einstellungen kopiert. Was er nämlich tut, ist in der Hauptsache die User-Directories zu kopieren und die userspezifischen Einstellungen. Und was man so in Systemen installiert, also in Slash-System installiert hat, nicht zu kopieren. Also irgendwie, wenn es da Kernel-Extensions gibt, die sich nach Slash-System installiert haben, dann werden die nicht migriert, auch zu Recht an der Stelle. Was Slash-Library angeht, werden wohl teilweise Sachen kopiert, teilweise nicht. Da weiß im Zweifelsfall der Migrationsassistent, was er tut. Okay. Ja, also ich würde da auf den vertrauen, das hat bis jetzt immer bei mir ein funktionierendes und dem alten System gleichendes Ding gebaut. Okay, also und das läuft dann auch über den Migrationsassistent, das ist nicht so, dass du bei der Installation gleich mal sagst, so Backup einspielen und du bist dann in einem anderen Pfad. Ja, also der Migrationsassistent fragt dich mittlerweile, hast du eine Time Machine Platte oder hast du einen alten Mac und dann kannst du halt so dies oder das klicken und dann sagt er dir so, ja, dann schließt es mal an. Okay, und wenn du einen neuen Mac kaufst, hast du ja diese Start-Experience einfach, die du immer so hast, die halt diesen einen Schritt der Migration hat an der Stelle. Sollte man an der Stelle dann auch gleich machen, wenn man es vorhat, dann hat man weniger Stress. Ja. Da muss man nicht erst einen neuen Account einrichten und hat dann irgendwie seine User-IDs durcheinander, sondern dann macht er das gleich so von der alten Platte. Okay. Also einfach aufklappen den neuen Mac und klicken, ich habe ein Time Machine Backup, weil es geht vermutlich schneller als irgendwie das. Keine Ahnung, vielleicht auch nicht, aber ja. Ich hätte genau umgekehrt formuliert, weil der Firewire-Target-Modus halt schon schneller ist. Und es kommt darauf an, was für eine Platte du hast. Ja. Also ja, ob die Time-Machine-Platte schneller ist als die interne und so. Also wir geben den Rat, benutzt doch das, was im Zweifelsfall schneller Daten lesen kann und schließt das an. Wie funktioniert es dann, wenn ich es von der Time-Machine praktisch zurückgelesen habe, ist dann automatisch, bin ich daher über diese Time-Machine dann auch? Statt dem alten Rechner? Das habe ich nie ausprobiert. Also hast du die Time Machine Platte weiter benutzt einfach oder hast du eine andere benutzt? Ich habe die dann platt gemacht, aber so mehr aus Instinkt als aus allem anderen. Okay, weil für mich wäre dann, ist an der Stelle immer so die Geschichte, okay, ich migriere von A nach B und mache die möglichst identisch. Hm. Und ab dem Zeitpunkt habe ich Angst, A, nochmal anzufassen und zu benutzen, ins selbe Netz zu gehen, sonst irgendwie Dinge zu tun. Ja. Und teilweise auch zu Recht, weil die natürlich auch der Maschinenname und so weiter wird da auch übertragen und hat Dienste, die Ich würde jetzt vermuten, dass er die Time-Machine-Installation nicht weiterverwendet, sondern neue macht dann. Also Time-Machine. Weil im Backup wieder ein Spielfall wäre es aber das, was du willst eigentlich. Weil da willst du ja deinen Rechner, jetzt hast du den ersetzt und fertig. Tja, also das käme dann auf den Versuch an. Das ist aber jetzt auch wurscht, ob du das so oder so machst. Okay. Der Effekt wird der gleiche sein. Also mein Eindruck wäre auch, dass es eine sehr ähnliche Geschichte ist, ob man so oder so arbeitet, also ob man es jetzt wirklich Migrationsassistent und Platte anschließen oder Migrationsassistent und die Time Machine benutzt, wenn die Time Machine jetzt das Backup von jetzt gerade so hat. Was man meines Erachtens nicht vergessen sollte, ist, bevor man den alten platt macht, sich aus iTunes abzumelden. Das finde ich immer sehr, sehr nervig und vergesse ich immer wieder und dann hast du halt deinen 5 oder 7 Maschinen, 5 sind es glaube ich inzwischen, oder? Weiß nicht. War nicht 7? Auf alle Fälle dein Maschinenlimit pro Account überschritten, dann musst du wieder resetten und alle aktivieren und das ist alles anstrengend. Also unbedingt, bevor man dieses alte Gerät zum Alteisen gibt oder weiterverkauft. Deautorisieren in iTunes. Das ist so, was ich immer vergesse und hätte ich immer gerne jemanden, der mir das sagt. Was dann für die Migration vielleicht auch noch hilfreich ist, was ich immer vergesse und was mich jedes Mal ärgert, weil ich dann irgendwie auch darauf warte, dass es fertig wird, ist so ein bisschen die Daten auf der Platte zu reduzieren, die man kopieren will, so es denn Daten gibt, die man reduzieren kann. Ich vergesse zum Beispiel regelmäßig meine Caches zu löschen, wenn ich sowas mache. Aber das macht ja der Migrationsassistent eh nicht, dass er die Caches mit kopiert. Tut er das nicht? Nee, also den Teil macht er genauso wenig wie jetzt Carbon Copy Cloner und so weiter. Dann vergesse ich das nur, wenn irgendwie was anderes. Wenn du es direkt kopierst oder so. Ja. Also ich habe mich schon mal über Caches geärgert, die ich kopiert habe, sinnloserweise. Okay. Also kann man auch mal aufräumen. Vielleicht ist jetzt eher Voodoo als alles andere. Aber, ja. Wie sieht's aus mit irgendwie so Open Source Kram? Migriert es mit oder darf man das neu bauen? Da kann man sich überraschen lassen. Also ich habe schon erlebt, dass zum Beispiel /opt nicht mitkopiert wurde. Mhm. Weil er das nicht kannte oder weil er gedacht hat, da ist irgendwie Zeug dran, das keiner interessiert. Für die, die es nicht wissen, /opt ist da, wo das Ports-System alles hinbaut und hinlegt. Zumindest Varianten des Ports-Systems. Ja. Also Mac-Ports macht das so standardmäßig. Ja, ja. Mhm. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass irgendwie User-Local irgendwie gut mitkam. Mhm. Ja, also da kommt es wahrscheinlich darauf an, welcher Migrationsassistent und von wo nach wo das tut. Im Zweifel muss man da halt gucken. Okay, gut. Dann kommen wir mal zu Teil 2 der Frage, so regelmäßige Wartungsarbeiten an deinem Mac oder Formen umziehen noch, also jenseits jetzt von iTunes Account abmelden, was ja nach dem Umziehen eher der Fall ist, was man machen will. Weiß ich nicht, habe ich nicht. Mache ich nicht, also finde ich doof. Es gibt ja sowieso Wartungsarbeiten, die das System autonom durchführt. Ja. Es gibt ja so ETC Daily und ETC Weekly und so, wo halt sowieso schon das System für sich aufräumt, das, was es auch für aufräumenswert hält. Jenseits dessen nur halt irgendwie, wenn was ist. Ja. Also wenn irgendwie ich merke, Safari ist jetzt wieder mal besonders langsam, dann gucke ich halt mal so, muss ich vielleicht mal wieder die Caches löschen oder so. Oder gerade auf der SSD, wenn die halt zuläuft, irgendwie auch Caches löschen und irgendwelche Previews von Webseiten, die Safari anlegt, die werden auch gerne mal ganz groß. Aber irgendwie so Performance-Sachen, die ich religiös regelmäßig durchführe, habe ich keine. Da bin ich eher atheistisch geprägt an der Stelle. Ja, geht mir ähnlich, also mache ich nicht, weil sehe ich, wenig ein, habe jetzt aber auch nichts, was wirklich, also was an der Stelle wirklich viel bringt. Also naja, das hat halt alles schon auch ein bisschen Cargo-Culting Anleihen, ja, so dass man irgendwie darauf wartet, dass man sich einbildet, es würde was helfen, weil irgendwie dann was passiert. Und dementsprechend hat dann jede Woche mit der schwarzen Katze über dem Kopf schwingend irgendwie dann das P-RAM zappt. Ja, wenn man denkt, dass es hilft, hilft es vielleicht auch. Also mir hilft es nicht. Und ich kann dahingehend auch keine Prozedur empfehlen. Ja, also was man in so einer Geschichte machen kann, ist so mal das Filesystem überprüfen, weil das ist ab und zu mal was wonky wird. Und ich weiß nicht, ob das hilft, wenn man es entdeckt. Also das ist auch sowas. Also Aber ja. Wenn man mal zu viel Zeit hat, kann man mit Disk Utility Verify machen. Genau, ja. Oder so. Permissions reparieren. Das ist ja auch ein sehr beliebtes Voodoo-Ding, das irgendwie für alles Mögliche ja, zuständig ist. Dann kann man auch immer wieder drucken oder sowas. Ja. Wer weiß. Ich hatte noch nie ein Problem damit, aber ja. Jo. Jo, Mileage may vary an der Stelle. Ich hoffe, es hat wenigstens ein bisschen Antworten gegeben. Wenn nicht, haben wir einfach so geschwurbelt. Wie immer. Dann kommen wir mal zur ersten E-Mail. Wir haben eine E-Mail bekommen von Martha und Martha wohnt in einer WG. Mhm. Und diese WG hat einen DSL-Anschluss, vermute ich mal, zumindest einen Internetanschluss, über den mehrere Leute surfen. Mhm. Und nicht nur surfen, sondern auch torrentieren. Ah ja, also irgendwie BitTorrents laden von sonst irgendwo. Mhm. Genau. Mit Betonung auf sonst irgendwo. Mhm. Und jetzt macht man sich natürlich Sorgen als derjenige, der diesen Anschluss gemietet hat, dass man da zumindest Störerhaftung, wenn nicht Kompletthaftung für hat. Mhm. Und gefragt wird, was kann man denn da machen? IP-Filtern, also die IPs von den Anbietern filtern, das ist, geht irgendwie nicht. Und alles andere kann wohl der Router nicht. Und gibt es da nicht irgendwie eine billige Lösung, anstatt sich dann einen Server hinzustellen, mit dem man dann irgendwie die Packet Inspection macht selbst? Ja. Ja, schwierig. Also gerade bei Torrent selber ist ja auch so, dass das ja nicht nur jetzt du als in der WG sein das machen willst, sondern auch so große Betreiber teilweise. Deshalb versucht er auch Gegenmaßnahmen zu machen und da entsprechend sich unkenntlich zu machen. Mhm. Also weder auf einen speziellen Port zu gehen, noch irgendwie den Handshake in Klartext zu machen, sondern da eben auch Obfuscating zu betreiben, dass man selbst, wenn man reingucken könnte, es ziemlich schwer wäre, das rauszufinden. Ich sehe wenig Möglichkeiten, ehrlich gesagt. Ich denke auch, also man ist halt so in der gleichen Lage wie ein ISP, der verhindern will, dass da irgendwie BitTorrent-Traffic durchläuft. Und je nachdem, wie technisch kompetent da die WG-Mitbewohner sind, ist das mittelschwer bis ganz schwierig, da was zu tun. Und man wird so oder so nicht drumherum kommen, wenn man dann wirklich das tun wollte, dann einen Rechner hinzustellen, der irgendwie den ausgehenden Traffic filtert. Und ich denke aber, dass das alles zum Scheitern verurteilt ist. Und an der Stelle vielleicht dann, auch wenn das jetzt nicht das ist, was gefragt wurde, aber vielleicht muss man für dieses soziale Problem dann auch eine soziale Lösung finden und keine technische. Ja, denke ich an der Stelle auch. Also wenn irgendwie das Risiko sich zu groß anfühlt an der Stelle, dann kann man halt den Account nicht teilen. Also das ist ja, oder halt mal miteinander reden und sagen so, meinetwegen kannst du hier torrenten, aber dann kauft ihr halt irgendwie für 10 Euro im Monat irgendwie ein VPN. Ja. Also dann kann man ja auch eine pragmatische Lösung finden, wenn es in der Hauptsache darum geht, dass man irgendwie Angst hat, für die Machenschaften anderer verantwortlich zu sein. Ja. Und wenn es um Bandbreite geht, das ist auch ein soziales Problem an der Stelle. Ja. Da kann man... Ja, es gibt, glaube ich, nichts groß Sinnvolles. Also Traffic-Shaping in Sachen Bandbreite könnte man ja noch halbwegs, aber das ist halt auch zu viel Aufwand für was man eigentlich so mit Reden auch lösen können sollte. Also so, das ist an der Stelle eben nicht, auch einfach... Nicht nur Putzplan in der WG, sondern auch Bandbreitenplan. Genau. Ich meine, da gibt es so Knöpfe in diesen Clients, da kann man bremsen zum Beispiel. Also nur ein... Ja. Er war jetzt nicht die gewünschte Lösung, aber vielleicht ein Lösungsansatz. Mhm. Kommen wir zum nächsten Audiokommentar. Hallo Fanboys, ich bin der Paddy und ich bin iOS-Designer, sofern es diese Berufsbezeichnung gibt. Das soll heißen, ich kümmere mich gerne darum, dass Apps extrem cool aussehen und sehr intuitiv zu benutzen sind und wollte euch als Developer mal fragen, wo ihr euch nach Designern umschaut. Sofern ihr einen braucht für, keine Ahnung, halt euer Interface, was ihr gerade aufhübschen wollt. Da ich es ziemlich schwierig finde, überhaupt an Developer ranzukommen. Und jeder weiß, dass es verdammt viele Apps gibt, die zwar extrem nützlich sind, aber einfach nur richtig kacke aussehen. Und ich würde euch doch echt gerne helfen, dass das einfach gut aussieht und dem Device, dem iPhone oder dem iPad einfach gerecht wird. Ja, also könntet ihr mir da ja mal gerne behilflich sein und mir verraten, ob es irgendwelche zentralen Anlaufstellen gibt oder ob ihr das einfach echt nur über Twitter-Connections macht, was in dem Fall schade wäre, weil ich davon nicht wirklich Nutzen ziehen kann. Aber ja, hilf mir doch bitte. Ja, Hilf mir doch bitte. Obi-Wan Kenobi und so. Da fällt mir noch ein, dass unser Filmlogo ja von Designer in Not kommt. Was ja auch schön ist, aber. Ach, stimmt, ja. Designer in Apropos, Not. Hilf mir doch bitte. Ja, also, wo fange ich an? Vielleicht gar nicht mal so sehr aus der eigenen Perspektive, sondern nur mal so beschreibend, wie ich. Oder dann schon aus der eigenen Perspektive irgendwie. Also ich denke, ich werde vor allem auf Designer aufmerksam, die sich entweder dadurch auszeichnen, dass sie irgendwas schon gemacht haben in Sachen Apps. Ja, also wo ich mir denke, hui, das sieht aber hübsch aus. Ah, das hat der Anthony designt oder das hat der wie auch immer designt. Ja. Mhm. So gucke ich halt in den Credits danach und dann steht da so ein Grafikdesign Fuba und dann ist das jemand, den ich mir merke. Mhm. Umgekehrt, gibt es aber auch genug Leute, die mir jetzt nicht durch ihre App-Arbeit aufgefallen sind, sondern dadurch, dass sie halt nebenher auch sonst ihr Portfolio noch vergrößern. Ja, sei es jetzt dadurch, dass sie freie Icon-Sets anbieten oder Wallpapers oder also Bildschirmhintergründe, warum sage ich Wallpapers, keine Ahnung, egal. Oder halt irgendwie anderen Kram, mit dem man halt so in die Blog-Öffentlichkeit irgendwie kommt, weil man hat jetzt einen schönen Bild im Hintergrund für das iPad und dann wird das irgendwie vertwittert und dann klickt man dahin und dann merkt man, ah, das ist das Blog von irgendeinem Designer, das sieht doch ganz hübsch aus und der wäre wahrscheinlich auch gut für Icon-Design zum Beispiel. Ja, also da ist, glaube ich, schon auch ein Weg, wie man so Aufmerksamkeit erzeugen kann in der richtigen Szene, um dann Angebote zu bekommen für Design. Ich denke, was für mich nicht funktionieren würde, ist, jemanden zu schreiben, so, hey, übrigens, deine App sieht scheiße aus, aber ich kann sie dir aufhübschen. Also da hätte ich Bedenken, dass das funktioniert. Ja, das gibt's ja auch für Webseiten oft, dass da irgendwie so ein Webdesigner sich anbietet im Sinne von, okay, ich habe eine schönere Version deiner Seite und ich mache das. Ist auch kein Weg, den ich als funktionabel ansehe. Für die anscheinend schon, sonst würden sie es nicht machen. Also, aber das ist auch kein Weg, den ich gut finde. Ein eigenes Portfolio zu machen in irgendeiner Art und Weise, das heißt neue Icons für vorhandene Software, die hübsch sind, die frei zum Runterladen sind oder überhaupt, ich meine, wenn du iOS-Designer bist, hast du ja bestimmt schon irgendwas gemacht und das, was du schon gemacht hast, kannst du auf deine Seite packen und eine gute Referenz haben. Also an der Stelle wundert mich ein bisschen, dass du in diesem Audioboot nicht irgendeinen Plug gemacht hast. Ja, von, genau, also du hättest jetzt umsonst Werbung machen können, hast du nicht getan. Feedback, mach das doch das nächste Mal. Genau. Und weise doch auf dich hin. Genau, und was halt jetzt auch gerade so, gerade aktuell zum Beispiel, wäre halt so, ich mache jetzt ein besseres Icon für Google Chrome. So, zum Beispiel. Weil die haben ja gerade ihr Icon nach hässlich geändert. Und da ein hübscheres wieder drauf zu schnalzen, das halt schon auch so aussieht wie das alte, so ein Pokeball oder so mäßig. Nicht ganz anders, aber halt so zeigt, ich kann irgendwie ein hübsches Icon designen und ich fülle eine Not beim Benutzer, der gerade dieses Chrome-Icon, das neue, nicht so hübsch findet. Genau, eine andere Geschichte, die mir noch eingefallen ist, so, es gibt so viele hässliche Apps da draußen und man würde da gerne was dran ändern. Kann ich nachvollziehen, den Gedankengang. Das Problem ist aber, die Leute, die die hässlichen Apps machen, haben dafür kein Bewusstsein, sonst würden sie gerne hässlichen Apps machen. Also entweder sie haben dafür kein Bewusstsein oder das ist halt Teil der Kostenkalkulation. Beide Fälle sind jetzt für dich jetzt nicht hilfreich. Ja, weil du wirst an die nicht rankommen über den Weg. Ja, du kommst eher nur an Leute ran, die einen gewissen Wert auf den Teil legen. Ja, oder also ich glaube nicht, dass die Menge an hässlichen Apps da draußen hilft dir leider gar nichts, jobmäßig, sondern so andersrum, mach spannende und hübsche Dinge und schreib überall dazu, ich bin for hire. Ja, das ist auch ganz wichtig. Build it and they will come. Ja, also sowas, wie weiß ich nicht, so wie der Gamble so mit Code macht. Ja, macht ein bisschen Open Source Code dahin und dann sagt, ich bin hier zum, ich mache hier den Stundenlöhner. Matt Gamble, der unter anderem auch die bekannteste Twitter-Engine geschrieben hat, MT-Twitter, was auch immer. Keine Ahnung. Ja, ein riesiger Haufen Zeugs. Ja, aber der hat halt so den Open-Source-Unterbau von mehreren Twitter-Clients geschrieben und ist dadurch halt auch relativ bekannt und hat viel zu tun, weil er halt irgendwie auch auf Auftragsarbeiten darüber macht. Genau, aber er hat immer darauf hinweisen, auch dass du Auftragsarbeiten machst an der Stelle, weil weiß man ja nicht. Und andersrum ist es nämlich schon auch so, einen guten Designer zu finden, auch vielleicht teilweise gar nicht so leicht, weil es eben die zentrale Anlaufstelle nicht gibt und die Leute, die man sich empfehlen lassen kann, meistens eine gewisse Bindung an Auftraggeber haben und ein zeitlich begrenztes Kontingent. Also es ist schon auch, also da ist Potenzial da, wenn du gut bist, ja. Aber die Aufmerksamkeit musst du dir halt irgendwo verdienen, weil so auf Zuspruch geht's nicht. Und wie gesagt, die Leute mit den hässlichen Apps aufhübschen. Das wird eine vergebene Liebesmühe sein. Ja. Sehe ich auch so. Ja, kannst du natürlich machen irgendwie, das könnte man blocktechnisch schon auch machen, okay, hier ist App XY, die was schlecht löst und ich würde es hübsch und schön und so lösen und dann mal einfach so veröffentlichen. So eine Designstudie von, der hat das so gemacht, ich würde das so machen. Genau. Ich mache das viel hübscher. Also sowas lese ich zum Beispiel auch immer ganz gerne, wenn jemand jetzt neues iTunes kommt raus und dann mache ich ein bisschen Designstudie, wie es denn sein könnte. Sowas in die Richtung. Ja. Aber halt auf dem Niveau auch. Ja. Nicht zu viel drauf haben, wie scheiße das ist, sondern so, okay, hier, zack, und dann kommt vielleicht mal irgendjemand anders, der ein bisschen ein Gefühl dafür hat, dass man mehr Design bräuchte, aber irgendwie es nicht im Budget war bisher oder einfach nicht ein Dinggefühl, und dann kommt derjenige auf dich zu. Ja, andersrum geht es, glaube ich, nicht. Umgekehrt beweist halt damit Expertise, dass du halt genau weißt, was du tust. Und gerade mit den Pixeln kann man es an der Stelle ja wirklich so, die Stills von der Grafik her, also die Screenshots, die du dann umdesignt hast, wirklich auch, die sind 1:1. Die kann man sich auf dem Telefon angucken und kann mal wissen, ob das hübsch ist oder nicht und ob das gut ist und eine Verbesserung. Ja. Ja. Ich denke, wir haben so ein bisschen geholfen, hoffe ich. Kommen wir zur zweiten E-Mail. Die lässt sich relativ schnell zusammenfassen von Frederik. Das MacBook braucht viel zu lange zum Runterfahren. Was kann man machen? Woran liegt das? Erster Eindruck ist, ich habe keine Ahnung. Man kann drauf gucken, welche App da noch so länger braucht als andere. Also es gibt da schon so eine App-Reihenfolge, die da so beendet wird. Also halt soweit ich nicht verstehe, geht es schon darum, wenn dann das Dock weggefahren ist und alles fertig ist und dann halt nur noch so der Spinner dreht, dass das halt über eine Minute dauert, bis das MacBook dann ganz runtergefahren ist von diesem Zustand. Da ist die simple Frage, nutzt du wie heißt es denn? Nicht Time Machine, sondern das andere ist Vault, File Vault. Nutzt du File Vault, weil File Vault macht am Ende beim Ausloggen Aufräumarbeiten an der Stelle. Zum Beispiel. Und die brauchen. Also wenn du FileVault aktiv hast, dann ist es eine ganz normale Sache. Wundert mich dann, dass es jetzt erst auftaucht. Könnte natürlich sein, dass du es erst angemacht hast vor kurzem mal. Ja, also vermutlich hat man halt irgendwas getan und hat es dann nicht gleich mit dem in Zusammenhang gebracht, weil man fährt ja dann doch nicht jeden Tag runter vermutlich. Genau. Und dann tritt das halt plötzlich in Anführungszeichen auf. Also das wäre auch meine Arbeitshypothese, dass irgendwas installiert oder angemacht wurde, was das verursacht. Man kann in jedem Fall mal so Festplatten-DS-Programm laufen lassen und die Platte checken. Vielleicht ist ja auch irgendwas dahingehend irgendwie schief. Genau, oder einen Neustart mit Shift machen. Und ansonsten hätte ich halt so die üblichen Verdächtigen so in Verdacht, sprich FileVault, wie du sagst, oder irgendwelche Online-Backups, die vielleicht dann noch hängen und irgendwie auf einen Timeout warten, irgendwie, wie sie alle heißen. Wird man schon wissen, wenn man sowas installiert hat. Und jenseits dessen, wieso kümmert dich das? Zuklappen, weg damit. Also weniger runterfahren, das ist, glaube ich, auch ein Tipp, den man geben kann. Also das ist an der Stelle so, ist natürlich neben der Frage, ja, warum, aber für meine Begriffe schon was gerade nicht so lange Mac-Nutzer viel zu spät erst als Verhalten verstehen, dass sie einfach dieses Ding zuklappen und wieder aufklappen und gar nicht mal neu starten ständig, weil im Schlafmodus ist sehr viel Strom gespart, also das ist kaum und es gibt ja auch noch Hibernate. Ja. Also man verliert da auch nichts, wenn einem der Strom dann ausgeht. Richtig. Ja. Jo, dann haben wir noch ein Audio. Hallo Fanboy, hier ist der Jonas. Erstmal ein großes Lob für euren Podcast. Ich hätte ein paar Fragen, was Development mit Objective-C und Xcode betrifft. Und zwar gehöre ich wohl zu der Gruppe von 17-jährigen blutigen Anfängern mit Xcode und Mac, die ihr in der letzten Folge erwähnt habt. Ich habe vor einer ganzen Weile mal ein bisschen mit Xcode rumgespielt und auch ein paar Tuts im Netz gelesen und sowas. Bin mir dann aber recht schnell ziemlich überfordert vorgekommen und habe mich dann mal nach was umgesehen, was eher für Anfänger geeignet ist. Und habe mal längere Zeit so mit Python rumgespielt, eine eigene Webseite gemacht, so irgendwelche Themes mit WordPress geschrieben und beschäftige mich jetzt seit neuestem mit einem Ding, was Real Studio heißt und sich so explizit an Anfänger richtet, also zumindest teilweise. Meine Frage ist jetzt, wie ich am besten anstelle von dem, was ich bisher gemacht habe, wieder an Xcode und Objective-C rankomme. Was ich mir gedacht habe, ist, dass man auch mit Python Cocoa-App schreiben kann und dass ich damit vielleicht einen einfacheren Einstieg habe. Andererseits ist es vielleicht auch keine schlechte Idee, wenn ich mit diesem Real Studio etwas Routine bekomme, was Programmieren angeht. Und es ist auch sehr einsteigerfreundlich, von dem wäre es vielleicht keine schlechte Idee, damit weiterzumachen. Also lange Rede, wenig Sinn. Ich weiß nicht so ganz, wie ich mit dem Vorwissen, was ich mir in den letzten Monaten angeeignet habe, jetzt weitermachen soll. Und wäre euch dankbar, wenn ihr eine kleine Einschätzung dazu abgeben könntet. Danke. Ja, erstmal danke fürs nette Feedback. Und nur weil du gerade komisch geguckt hast, als er Real Studio gesagt hat, das ist in der Tat vermutlich das, was du denkst, was es ist, nämlich ist der Nachfolger von Real Basic. Okay. Also wir alten Säcke haben damals das noch als, also haben was von der gleichen Firma kennengelernt, was Real Basic hieß. Und das geht schon auch in die gleiche Richtung. Okay. Dann und jetzt halt mit mehr Grafik, also mit einem Interface-Bilder-Art-Dings noch und halt richtig Studio dementsprechend, aber es geht schon so in die Richtung. Okay, also der aktuellen Zustand von Real Studio kann ich nicht beurteilen. Damals war das schon auch eher so eine ganz seltsame Krücke, die auch Apps produziert hat, die wirklich nicht unbedingt ansehnlich waren. Also ich habe ein bisschen reingeguckt und das sieht halt immer so ein bisschen halb nativ aus. Also ist schon besser geworden seit Real Basic, aber also für mich an der Stelle ist so die Kernfrage, was willst du eigentlich tun? Ja, also wenn du Cocoa programmieren willst auf dem Phone und aufs Telefon und auf dem Desktop, so wirklich Cocoa programmieren, dann kommst du nicht drum rum, das Ganze mit Xcode zu machen und mit Cocoa wirklich. Mit Objective-C an der Stelle. Alles andere ist mag leichter scheinen, ist aber eigentlich nur indirekt auf dem Ding und wenn du in komplexere Situationen gerätst, verstehst du nur weniger. Also das ist Augenwischerei, dass du da was reinkommst und die Erfahrungen kannst du auch nicht so gut umsetzen oder mitnehmen. Also gerade Python, Cocoa an der Stelle, da mag vielleicht der Einstieg leichter scheinen, aber da gerät man dann auch relativ schnell an eine Grenze, wo man halt entweder Abstriche macht oder sagt, ich komme hier nicht weiter. Ja. Insofern, meine Empfehlung ist, spiel ruhig noch ein bisschen mit Real Studio rum, bis du dich so mit da wohlfühlst, in Anführungszeichen. Und wenn du dann so denkst, jetzt mache ich mal so, jetzt greife ich den großen Berg an, jetzt mache ich mal richtig los hier, dann guck bei Masters of the Void vorbei. Macht ein Freund von uns, ist ein sehr schöner, grundlegender Lehrgang in Sachen C. Auch für Mac und Xcode ausgelegt, fängt bei Null an und im wahrsten Sinne, ja, arbeitet sich so langsam hoch über Pointer und erklärt, wie C so funktioniert. Und von da aus kommt man dann auch sehr leicht in Objective-C rein und in Cocoa. Und ich denke, das ist ein guter Einspruchspunkt für alle, die jetzt sagen, so ich habe so eine grundlegende Art und Weise, ich verstehe, wie ich algorithmisch denke und ich möchte jetzt aber C lernen und dann Objective-C und Cocoa. Da ist Masters of the Void definitiv immer eine Empfehlung von mir und da linken wir jetzt auch hin und klick doch mal, guck doch mal, ist echt eine Empfehlung. Ja, genau. Erstmal ein bisschen C, dann Objective-C, dann Cocoa-Apps damit, am besten mit Tutorials oder eben den guten Büchern dann. Ist ein bisschen Aufwand, ist Initialaufwand überhaupt mal sich da reinzudenken und zu verstehen, aber es wird auch noch länger so bleiben und wenn du wirklich ernsthaft Apps machen willst auf Desktop und Phone, kommst du da nicht wirklich drum rum. Also ja. Alles andere ist halb gut. Halb gar auf dem Mac. Also willst du nicht. Da bist du dann nie voll am alles nutzen können. Ja. Und hat auch immer so ein Jahr hinten dran, was die Innovation angeht. Ja, und auch das bedenken. Kommt noch oben drauf. Jo. Dann wäre das Feedback für heute gewesen. Jo. Kommen wir noch kurz zu zwei Sachen, die wir im Internet empfehlen. Die erste ist, der eine oder andere wird Say Frank kennen. Oh, wenn ihr ihn, Say Frank. Ja, der Altmeister des Internetvideos, der hat vor 5 Jahren, ganz genau, gestern vor 5 Jahren angefangen, so täglich ein Video ins Netz zu stellen, mit absurden Geschichten, mit kindischen Scherzen, mit Kommentar zu politischen Ereignissen oder einfach nur absurdem Humor. Nannte das Ganze The Show. The Show mit C. Frank. Hat das genau ein Jahr lang gemacht und hat dann aufgehört. Ich habe es immer noch nicht verkraftet. Es ist immer noch definitiv eine Lücke, die es in meinen Alltag gerissen hat. Mhm. Nach 5 Jahren immer noch. Und was er jetzt eben macht zum 5. Geburtstag, er wiederholt diese Sendungen. Also er macht die jetzt nicht neu, sondern wirft die einfach nur nochmal in seinen Podcast-Feed. Und er hat versprochen, es gibt auch Überraschungen. Also dementsprechend lohnt es sich vielleicht auch für alte Fans. Ja. Aber jeder, der es noch nicht gesehen hat, ist definitiv jetzt aufgerufen, diesen Podcast-Feed zu abonnieren und sich diese Sachen anzugucken. Ich mache das nämlich auch, ich habe das auch vor 2 Jahren mal gemacht, so ein Jahr lang die Reruns zu gucken mit einem selbstgeschriebenen Perl-Skript. Und es ist echt erstaunlich, wie aktuell und wie lustig das immer noch ist. Und jetzt offiziell und mit anderen zusammen kann man sich die Wiederholung jeden Tag angucken und macht das doch. Und wer es schon gesehen hat, der wird wissen, dass es sich beim zweiten Mal auch lohnt. Insofern, jeder muss da klicken und gucken, weil es ist toll. Ja, sehe ich auch so. Ja. Sind wir uns ja einig. Ja, aber allein 5 Jahre her, allein das Display und die Videos und irgendwie, und ja, schön. Schön, ja. Schön, mal mitmachen. Und die Überraschung. Das Cinema-Display war damals schon alt, ist heute wirklich eine Antiquität, aber kann man auf seinem iPhone auch gucken und sonstigen Devices mittlerweile. Ich habe auf das Video schon geklickt, deswegen bin ich gerade so ein bisschen... Achso, deswegen sagst du nichts mehr. Weil das erste Video ist hier schon am Start. Und ich meine, das Tolle daran ist ja auch wirklich so, das ist echt so ein paar Minuten jeweils nur großartig. Kann man immer mal zwischen rein konsumieren. Zwei bis fünf Minuten so und kann man sich locker mal so... Und grandios kreativ, was er zwischendurch da so gemacht hat. Also wirklich unbedingt gucken, falls er noch nicht geguckt hat. Genau. Und wie lange hält er die... Wie kann er die Augen so lange offen halten? Das sind Schnitte. Wie, das sind Schnitte? Ich habe ein Geheimnis verraten. Okay. Mein Gott. Kommen wir zum letzten Tipp, bevor wir euch dann hier rauswerfen. Ja, genau. Raus aus unserer Wohnung. Genau, raus aus unserem Büro. Das sagt auch wieder einiges. Genau, ich habe einen kleinen Tipp für Webentwickler an der Stelle. Als Webentwickler oder wenn man halt so eine Webseite schraubt, dann hat man ja öfter mal das Problem, dass man weiß, hier kommt ein Bild hin und das wird wahrscheinlich so groß. Aber ich habe dieses Bild noch nicht. Und jetzt kann man da nicht Lorem Ipsum reinschreiben, wie man das für Text macht. Weil es ja ein Bild ist. Weil es ja ein Bild ist, richtig. Gut erkannt. Und was es da gibt, ist, es gibt einen schönen Webdienst, der heißt PlaceKitten. Juhu. Und der macht genau das. Der placed ein Kitten, also der platziert eine kleine Katze. Man ruft das irgendwie auf mit placekitten.com ist es, glaube ich, oder? Genau, placekitten.com/g/x-dimension/y-dimension, Breite und Höhe. Genau. Und dann kommt da ein Kittenbild, und zwar egal, was du hier angibst. Das ist ja, sehr also lustig. Du kannst da sagen, mein Bild soll 500 breit und 300 hoch sein, und dann kommt da eine Katze zurück, die 500 breit und 300 hoch ist. Und man kann sich da relativ schnell dann diese prototypische Webseite dann auch mit Bildern vorstellen. Ja, das ist ein feiner Dienst. Und der geht auch so für 20 mal 32 oder irgendwie machen wir mal 42 mal 40. Katzen in allen Größen. Ja, und das ist auch immer ein tolles Katzenbild. Ich weiß gar nicht, wie der das macht, weil er beschneidet die Dinger auch nicht. Also es sieht so aus, als wäre das Bild genau für diese Größe. Also schönes Schwarz-Weiß-Bild auch, also dass es nicht zu sehr von der Seite ablenkt. Ja, also wenn ihr immer mal Katzenbilder haben wolltet, placekitten.com ist eine definitive Empfehlung. Und damit soll es das auch gewesen sein für heute. Es ging traurig los, es hört mit Kätzchen auf. Ja. Ich habe dann auch so den passenden Rausschmeißer ausgesucht, der einerseits C. Frank und andererseits Fukushima noch ein bisschen miteinander verbindet. Aber das gleich und bis dahin, bis nächste Woche. Jo, macht es gut. Servus. This is a song that I sing when I'm scared of something. I don't know why, but it helps me get over it. The words of this song just move me along, and somehow I get over it. At least I don't suck at life. I keep on trying to spite. At least I don't suck at life.